Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Aber eigentlich erzähle ich hier nur Bullshit. Das ist das Motto der letzten Folge gewesen, kann man sagen. Für die, keine Ahnung, 10% oder sowas, die es ganz am Anfang gehört haben. Ich glaube, das ist sogar noch ganz lang. Also ich habe jetzt neue Kommentare gelesen, da gab es immer noch Leute, die gesagt haben, ich höre diesen Loop immer nicht. Also falls ihr euch wundert, was passiert ist, Robin hat sich gedacht, er tut mal kleine Botschaften reinschneiden, in denen er mich diskreditiert und tut dann hinterher so, als wäre es aus Versehen passiert. Ja. Das ist nämlich, was passiert ist letzte Woche. Ich habe mir überlegt, wie kann ich unterbewusst dafür sorgen, dass die Leute merken, dass ich eigentlich derjenige mit Kompetenz bin. Dafür musst du nicht unterbewusst sorgen, Robin, das wissen die Leute. Und habe den Leuten Fight Club-mäßig ein Penisbild in den Podcast reingeschnitten. Aber es lief die ganze Zeit nur auf der linken Seite, lief durchgängig, aber eigentlich mache ich hier nur Bullshit von David. Das Ding ist, ich weiß bis jetzt nicht, wie das passiert ist. Natürlich weißt du das nicht. Wir haben ja letztes Mal Marcel zu Gast gehabt und dadurch quasi noch eine dritte Audiospur dazugenommen, die wir sonst nicht haben. Mhm. Und dadurch ist unser Aufgabegerät aber quasi die dritte Spur nur als Stereospur mitnimmt, war Marcel nur auf einer Seite zu hören. Und ich musste dann seine Spur einmal kopieren und dann, damit es quasi wieder Stereo ist, damit man auf beiden Seiten auch seine Stimme hört, rüber kopieren. Und irgendwas ist bei diesem Kopiervorgang falsch gelaufen, dass dann er gleichzeitig noch irgendwie ein kleines Element. Aber nur an einer Stelle. An einer Stelle mitgenommen hat und das dann da noch immer wieder wiederholt hat. Und ich weiß, ich habe auch überlegt, wann habe ich das gesagt? Weil ich muss es ja irgendwie. Ich habe sich irgendwie so heimlich irgendwann mal aufgenommen und das da drunter geschnitten. Ja, also generell war das eine Folge. Ich hatte vorher tatsächlich die Befürchtung, dass die Leute eher sagen werden, so, habt ihr denn da eingeladen? Marcel Scorpion, von dem will ich nichts wissen. Nur positive Kommentare. Nur positive. Das war das beste Feedback, was wir seit langem bekommen haben. Und es viele vor allen Dingen auch, die geschrieben haben. Also erst hatte ich ich hatte erst Vorurteile und hinterher habe ich jetzt gedacht so, ey, der Typ, der ist ja eigentlich doch ganz cool. Zumindest, wie er damit umgeht. Und das muss man ihm lassen. Also auch nochmal, wir hatten es in der Folge schon gesagt, großer Respekt daran, dass Marcel sich da dazu wirklich auch herabgelassen hat, will ich gar nicht sagen, aber er musste ja irgendwie auch davon ausgehen. Er sagt ja auch, er hatte sich schon gedacht, dass wir nicht einfach mit ihm über die Themen reden, sondern dass wir ihn schon auch mal löchern werden mit Fragen. Und dafür Kudos. Ja, dass Marcel uns einfach so proaktiv angeschrieben hat und einfach gesagt hat, hey, ich würde mal gerne was mit euch machen. Das passt eigentlich sehr gut zu Hashtag Werbung, dem Sponsor der heutigen Folge. Das ist nämlich LinkedIn. Mhm. Und die haben uns eigentlich, also es ist auch die spannendste Art von Werbung, die wir je hatten. Die haben uns nämlich einfach darum gebeten zu sagen, Redet mal einfach für ein bisschen über das Thema Netzwerken und was das für positive Auswirkungen in eurem Leben so gehabt hat, also im Beruflichen. Also nicht Netzwerken so wie Mediakraft, was ja auf dich tatsächlich zugetroffen hat, weil du ja beim Netzwerk warst. Bei einem YouTube-Netzwerk. Ja. Nee, also Networken ist ja eigentlich der neudeutsche Begriff. Und das geht natürlich über LinkedIn, dass man sich da verknüpfen kann im professionellen Setting. Und also wer das nicht kennt, ich glaube, die meisten werden wissen, was LinkedIn ist. Aber für den Fall, dass es jemand nicht kennt, ist quasi wie ein soziales Netzwerk für einen Business-Kontext. Mhm. Also wo du halt statt, dass du deine Urlaubsfotos gepostet hast, postest du halt dein Portfolio und deine bisherigen Arbeitgeber und verknüpfst dich mit Leuten, die im beruflichen Setting dann vielleicht weiterhelfen und darüber suchst du dann Jobs. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr haben wir inseriert über LinkedIn, als wir Leute gesucht haben für die Firma. Da gibt es auch Jobs quasi, ja. Wir wurden jetzt gefragt, erzählt doch mal, was Networking oder Netzwerken euch in eurer Karriere bedeutet hat oder wie weit es euch gebracht hat. Und ich dachte so, ja, alles. Also ich meine, ist meistens nichts, ich glaube, würde existieren ohne Networking. Also sicherlich ist es nicht in jeder Branche so, aber gerade in der Medienbranche. Ich glaube, es gibt keine andere, wo es so wichtig ist, Leute zu kennen, aber auch kennenzulernen und sich dann auszutauschen. Ich glaube, es ist in jeder Branche wichtig. Wir wissen es nur, weil wir halt in der Branche arbeiten, dass es hier auch besonders wichtig ist. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Busfahrerbranche ist, ob wenn du dann Karl-Heinz von der Linie 12 kennst. Wenn die BVG dich feuert, dann musst du schnell gucken, ob die MVV dich nimmt in München oder sowas. Ja. MVG, ich weiß auch nicht, wie die heißen. Gut. MVV, glaube ich sogar, ja. Aber ich glaube, du bleibst ja dann in dem gleichen Segment. Dadurch, dass das Mediending so breit gefächert ist. Und wenn ich mir meine Karriere quasi angucke. Ja, erzähl mal deine Karriere. Wie ist das abgelaufen? Ich war erst Online-Redakteur, dann war ich plötzlich war ich hinter der Kamera, dann vor der Kamera oder eigentlich erst vor der Kamera, dann hinter der Kamera, jetzt sitze ich hinter einem Mikrofon. Also es gibt so viele Sachen, die ich da in diesem Bereich schon gemacht habe, auch Moderator und wurde quasi einmal durchgereicht, weil immer wieder das auch passierte, dass ich Menschen kennenlernte, die was Spannendes gemacht haben. Also ich kann zum Beispiel mal die Geschichte erzählen, wie ich Fabian Sigismund kennengelernt habe und wie ich dann da zum Beispiel dazu kam, dass ich dann einen eigenen Kanal und so gemacht habe, weil den habe ich kennengelernt, da war ich bei Giga noch und da hatte mich, er war bei High Five, das war deren YouTube-Kanal von der GameStar. Er war ja schon als GameStar-Redakteur bekannt. Ich war auch Fan der GameStar, nicht so von Fabian Sigismund, muss ich ganz offen sagen, weil der hat nur Shooter getestet und Shooter fand ich immer blöde. aber war mir ein Begriff. So, und dadurch, dass ich immer auch selber Zeitungsredakteur früher werden wollte, dachte ich so, habe ich schon auch aufgeschaut zu den Leuten da, die es geschafft hatten. Und Fabian und die Nino und so, die hatten mich eingeladen zu High Five und darüber hinaus habe ich ihn kennengelernt und wir haben uns in so einer Skype-Gruppe dann organisiert, weil ich war damals zu dem Zeitpunkt, hatte ich schon dich kennengelernt über Mediakraft und wir hatten über Mediakraft, hatten wir ganz viele Tipps bekommen, wie man den Kanal pusht. Und das sind so geheime Infos gewesen, die ich Fabian dann halt immer so, Fabian hat mich ganz oft über Skype angeschrieben und gemeint so, oh, das Video funktioniert einfach nicht, das klickt keiner. Und dann habe ich ihm halt immer gesagt, ja, du musst das und das machen, diese Text, der Titel muss weniger. Mhm. Also im Grunde nur die Dinge, die ihr mir vorher gesagt hattet. Und darüber hinaus hat sich so eine Partnerschaft entwickelt und wir sind dann zum Webvideopreis gegangen in dem Jahr, also dem wir beide, nee, es war noch mal ein Jahr früher. Da hatte das Miriam Pielhau, die ehemalige Giga-Moderatorin, moderiert. Da war ich, glaube ich, noch gar nicht. Da war ich gar nicht beim Webvideopreis in dem Jahr, ja. Da war ich mit Ben Jaworski da, weil ich war in seiner Entourage quasi. Ben Jaworski hat gesagt, ey, ich bin nominiert, wir fahren da jetzt alle hin. Und ich dachte, ja, geil. Und Fabian war damals mit High Five nominiert. Mhm. Und auf der Aftershow-Party erzählten die beiden mir so, ja, wir sind übelst unzufrieden, wir wollen hier weg. Und er hat ein Jobangebot von Studio 71 und ist dann zu Studio 71 irgendwann gegangen. Und wir hatten da schon rumgesponnen. Aber aus dieser Spinnerei wurde dann mehr. Er hatte mich dann der Geschäftsführung von Studio 71 vorgestellt, als ich bei Giga schon gekündigt hatte. Mhm. Und das war so ein furchtbares Bewerbungsgespräch, dass die Human Relations Dame, die da saß, in der Firma hat verlautbaren lassen, dass sie nie wieder mit David Hein zusammenarbeiten, weil ich habe den Chef von Studio 71 beleidigt. Und ich meinte so, nach diesem ganzen Vorstellungsgespräch sagte ich irgendwann, ja, sag mal, ihr erzählt mir jetzt die ganze Zeit, ihr werdet das krasseste Netzwerk von allen. Aber das erzählt mir ja jeder. Also sagt mir doch mal bitte, was ist eure Idee? Ja, wir laden einfach nur alle Sachen, die im Fernsehen laufen, auch bei YouTube hoch. Und ich so, das ist eure Idee? Das ist alles? Und also die Person, die... Aber jetzt im Nachhinein muss man sagen, ziemlich kluge Idee. Es hat nämlich echt gut funktioniert mit dem Fernseh-Content auf YouTube. Aber muss man sagen, am Anfang nicht. Also es lief tatsächlich lange nicht. Aber heute denke ich mir auch so, das ist ja wirklich nur noch Fernseh-Content. aber die ersten Jahre hat es... Das war ja damals eine Phase, als es wirklich dieses Broadcast Yourself auch innerhalb dieser Community zählte das alles. Und da hat es nicht geholfen, einfach nur Fernsehinhalt hochzuladen. Und dann sagte ich in dem Bewerbungsgespräch, die Person, die sich das ausgedacht hat, die muss ganz schön dumm sein. Die Person saß leider links neben mir. Und dann wurde ich quasi, ich wurde nicht angenommen, Spoiler. Schade. Und danach habe ich meinen Kanal gegründet und Fabian und ich haben aber immer Kontakt gehalten. Dann hat er mich quasi dazu geholt in die Menschen. Genau, da kann ich nämlich jetzt anhaken, weil wir hatten ja beruflich zu tun, weil ich war festangestellt bei Mediakraft und du warst einer der Partner bei Mediakraft. Und darüber haben wir uns so ein bisschen kennengelernt. Du hast ein bisschen bei Texcalibur mitgearbeitet und irgendwann habe ich meinen Job da gekündigt. Und an dem Tag, an dem ich quasi meinen letzten Arbeitstag hatte, hast du davon erfahren, dass mein letzter Arbeitstag ist. Ja. Und das war aus irgendeinem Zufallsgrund, war das genau in der Phase, wo The Mansion gerade geplant wurde. Genau. Und dann meintest du sofort zu mir, Robin, du hast da gekündigt jetzt. Hast du denn irgendwas, was du jetzt irgendwie danach machen willst? Und ich so, nö, ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt erstmal bin frei. Und dann meinst du, ich frag Fabian Sigismund, dann kriegen wir dich vielleicht bei der Menschen mit rein. Ja. Und so bin ich dann, habe ich dann darüber quasi auch Fabian Sigismund dann auch besser kennengelernt. Das habe ich ganz vergessen. Du warst damals der Grund, warum ich überhaupt dann sozusagen diese Karriere habe weitermachen können, weil du mich da direkt mit Fabian dann verknüpft hast. Okay, ja, nee, das habe ich vergessen. Ich weiß, das hattest du mir neulich an meinem Geburtstag hast du mir eine Sprachnachricht geschickt. Ja. Eine schöne, emotionale Sprachnachricht. Und da hast du mir das am Ende gesagt. Und ich dachte so, ach krass, wusste ich gar nicht. Aber fand ich total toll, dass du dir das gemerkt hattest. Ich glaube, das war damals wirklich so, du warst ein bisschen so dieses Heartbroken so, weil Mediakraft war ja auch so, dein Baby ist ja wie bei mir bei Giga gewesen und da hattest du dir dann auch gedacht so. Also nicht Mediakraft, aber die Kanäle, die wir da diese Kanäle, haben, weil man immer so viel Energie da hinein fließen lässt, ist es natürlich schon schwierig dann auf Wiedersehen zu. Und ich glaube, ich wollte dir dann einfach helfen und ich merkte ja, der kann was. Und du hast dann über die Zeit, so nach der Menschen hat sich das ja so ein bisschen verloren und plötzlich warst du dann, habe ich dann mitbekommen, da haben Fabian und ich schon für Studio 71 Let's Play Together moderiert mit Olli. Mhm. Olli ist ein Typ, mit dem ich zusammen schon Jahre vorher bei meinem ersten Arbeitgeber gearbeitet habe, den ich nachgeholt habe. Und dann kam du und Marie Meinberg auf mich zu. Genau, weil wir haben dann Nerdscope produziert und meinen, wir brauchen noch jemanden, der Erfahrung hat als Realisator und Redakteur in dem Bereich. Und ich meinte, habe ich keinen Bock drauf, aber nehmt doch den Olli. Ja. Und Olli kannte niemand, weil der damals, es war nur ein Kumpel von mir. Und dann hat gesagt, passen wir auf, wir machen so. Olli arbeitet sich 3-4 Wochen ein. Ich komme aber in dieser Zwischenübergangszeit mit dazu, damit ihr euch sicher seid, dass der Olli auch irgendwie so als Versicherung quasi. Ja, und aus diesen 4 Folgen sind dann 2 Jahre geworden. Ist über 60 Folgen geworden, ja. Ja. Genau, also das, aber auch da wieder, ne? Also Olli und jetzt Olli wiederum ist jetzt bei Dr. Freud fester Teil und bei Le Floyd quasi, was auch wieder nur darüber kam, dass er dann über dich zu uns kam, dann dahin. Also es ist alles, also du hast doch auch eine, wir haben im Büro jetzt auch jemanden, die 20. Genau, wir haben eine neue Mitarbeiterin, das ist auch wieder so ein, also das ist ja wirklich schon das Skurrilste überhaupt. Weil das ist wirklich so durch so Real-Life-Connection auch einfach passiert. Aber auch, also ich glaube, Netzwerken ist halt auf allen Ebenen wichtig, dass du halt mit Leuten in Kontakt bleibst, die du beruflich schon mal kennengelernt hast. Also sowohl zu Olli, als auch, dass wir beide sozusagen den Kontakt nicht verloren haben, hat halt dafür gesorgt, dass wir halt jetzt Jahre später noch Jobs zusammen gemacht haben. Und in dem Fall war es halt so ein Momentding. Also meine Freundin, die auch quasi Geschäftsführerin mit mir zusammen von der Firma ist, hat sich getroffen mit einer, die sie seit 10 Jahren nicht mehr gesehen hat. Die ist zusammen mit ihr in ihrer Stadt, wo sie eigentlich herkommt, aufgewachsen. Und jetzt hat die in Berlin irgendwie eine Firma aufgemacht und ist nach Berlin gezogen. Und dadurch haben die beiden sich wieder connected und meinen so, hey, ich wohne jetzt auch in Berlin, wollen wir uns mal treffen. Dann treffen die beiden sich, gehen in eine Bar. Und in der Bar erkennt diese Freundin von meiner Freundin eine andere Freundin, die auch jetzt in Berlin wohnt, und meint so, hey, die kenne ich. Und deren Freundin war die Svante, die wir jetzt angestellt haben, und die beiden haben sich halt dann quasi einfach da unterhalten und fanden sich lustig und dann fragen sie, was machst du denn? Ja, ich bin Realisatorin, ich bin Redakteurin, ich arbeite so, hey, ich habe eine Produktionsfirma, bam, also eingestellt. Wirklich nur so durch ein Bargespräch. Durch eine Bar, weil halt die Freundin von der Freundin, die sie vor 15 Jahren, und das, so bin ich ja damals überhaupt auch zu Mediakraft gekommen. Also die Geschichte habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Ich habe mal in Amerika gearbeitet. Nein. Bei Philip DeFranco, aber die Story, wie ich damals zu Mediakraft bei Philip DeFranco. Die Story, wie ich zu Mediakraft kam, war, ich war bei Philip DeFranco in ein, zwei Videos zu sehen. Ja. Und der Bruder von einem Mädchen, das im Konfirmationsunterricht bei mir war, in Bayern, der wollte was mit Film machen. Und wir hatten uns irgendwann mal geedit, so, einfach so halt hinzugefügt, wie man das so macht, weil er halt auch wissen wollte, so, was machst du denn da so in L.A., ich möchte auch in die Richtung was studieren. Ich kannte den persönlich gar nicht, sondern seine Schwester hatte uns quasi so connected, dass wir uns halt mal connecten, dass wir drüber reden. Und dann hat er halt so meine Social-Media-Profile und so weiter, hat er halt dann quasi auf dem Schirm gehabt. Und wir haben uns halt, ich glaube, 1-2 Mal haben wir uns irgendwie Nachrichten hin und her geschrieben. So, und dann bin ich halt in diesem Video von Philip DeFranco. Und er hat das gesehen, weil er selber Fan war. Und er schreibt mich an und meint so, hey Robin, stimmt, das hast du mir schon mal erzählt, ich habe dich gerade in diesem Video gesehen, what the fuck, was machst du da? Und dadurch dann, ist es dann weiter. Genau, und dann meinte ich ja, wieso, was machst du in die Richtung? Und dann meinte er so, ja, weil ich in die Richtung Film gehen wollte, habe ich hier bei so einem neuen Startup angefangen, das heißt Mediakraft. Stellt sich raus, der Bruder von diesem Mädchen aus dem Konferenz, der mich einfach mal geaddet hat, weil er sich auch für Film interessiert hat, ja, war der zweite Mitarbeiter, den Mediakraft je angestellt hat. Weil Mediakraft lustigerweise in dem Nachbarort in Bayern gegründet wurde, wo wir beide da gewohnt haben und diesen Konfirmationsunterricht machen. Okay, dann habe ich auch noch eine. Bei Giga, bei Gamona, meinem ersten Arbeitgeber, wo ich leitender Redakteur 3 Jahre war, da hatten wir jemanden eingestellt irgendwann als Praktikanten. Das ist wirklich so eine typische Praktikantendurchlaufmaschinerie gewesen. Nach einem halben Jahr hat man dann gesagt, hey, wir können dich leider nicht festanstellen. Und dann hat aber schon die nächste Riege an Praktikanten an der Tür gewartet, um sich da auf die Stühle zu setzen. Das war der Tom. Und es war diese Phase, wo Olli und ich schon super frustriert waren, weil wir beide dann gesagt haben, wir gehen jetzt, und haben dann beschlossen, zuerst hat er gekündigt, ist dann gegangen zu einem anderen Arbeitgeber, hat dann jahrelang, haben wir uns irgendwie verloren, und der Tom ist auch gegangen. Und ich bin 2 Monate später, habe ich gekündigt. Und habe dann so eine Übergangsphase gehabt, wo ich 1 Monat lang arbeitslos war, weil ich erstmal Pause machen wollte, aber auch erst gucken wollte, wo gehst du denn als nächstes hin? Und dann habe ich einen Arbeitgeber gefunden, die dann Giga quasi gekauft haben. Und habe mich da beworben, habe denen geschrieben, hallo, David Hein, leitender Redakteur bei Gamona. Und der hat mich dann am selben Tag noch zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Und die Geschichte, die ich dann gehört habe, die super witzig war, ich komme in dieses Gebäude, da sitzt da der Tom. Und dann haben sie mir die Geschichte erzählt, der Chef kam so rein ins Büro mit dem einzigen, den er bis zu dem Zeitpunkt eingestellt hatte, nämlich dem Tom, und sagte, sag mal, hast du schon mal von dem Namen David Hein gehört? Der hat sich hier gerade beworben. Und der meinte, ja, das war mein Chef bei dem anderen Arbeitgeber, wo ich gerade weg bin. Und dann sagte der, ja, wie ist der? Der ist cool. Und dann haben sie mich deswegen eingestellt. Ja, und haben dann bei Giga jahrelang diesen Verein dann wieder hochgezogen. Also wahnsinnig witzig, wie das Schicksal manchmal zuschlägt. Also auch gerade, weil das Ding ist, das zieht sich halt wirklich durch mein gesamtes berufliches Leben durch. Jeder Job, den wir jetzt als Produktionsfirma machen, lässt sich zurückverfolgen auf irgendein Event oder irgendeine Person, mit der ich mich irgendwie connected habe. Deswegen gehst du auch immer so viel auf Events. Deswegen gehe ich nur auf so Networking-Events, weil ich mache auch ganz viele Sachen so kostenlos und bin als Speaker irgendwo, wo ich dafür nicht bezahlt werde. Also jetzt in letzter Zeit leider weniger, weil einfach inzwischen so viel zu tun ist. Aber es ist so viel zu tun, weil ich vorher auf diese ganzen Events gegangen bin und mich connected habe mit den Leuten. Und dann tauschst du halt die Infos aus, du vernetzt dich halt tatsächlich auch über LinkedIn. Und dann passieren solche Sachen. Also zum Beispiel jetzt, wir produzieren Beiträge für den Kinderkanal, für Kika. Das machen wir. Weil du ein Kind hast. Nee. Also diese Produktion ist zustande gekommen, weil der Tim, der das Format moderiert, für den wir das produzieren, der hatte auch mal einen YouTube-Kanal. Und den habe ich kennengelernt bei einem Event, wo ich eigentlich dachte, so, was mache ich hier eigentlich? Weil das bringt mir gerade gar nichts. Da ging es darum, für eine andere Produktionsfirma, die hat einfach irgendwie, das ist Jahre her, da hatte ich selber noch keine, YouTuber eingeladen hat quasi und dann so eine unbezahlte Brainstorming-Session gemacht hat, wo wir gemeinsam uns Ideen ausdenken sollten für Ideen, die sie dann wieder weiterverkaufen wollten. Da wurde ich auch oft so eingeladen. Und ich habe sowas immer abgesagt, deswegen habe ich heute keine Kontakte. Und ich bin halt da hingegangen. Wir haben ein paar coole Sachen, und der Tim und ich haben uns da halt gut verstanden, haben uns verknüpft, haben dann auch eigentlich relativ wenig Kontakt gehabt, bis eines Tages er mitbekommen hat, ich habe eine Produktionsfirma gegründet. Und er inzwischen Moderator beim Kika ist, und die hatten gerade die Suche nach einer Produktionsfirma und meinte dann, hey, ich verknüpfe dich mit der Redakteurin, guck doch mal, ob das funktioniert. Bam, produzieren wir seit 2 Jahren für den Kinderkanal Beiträge. Also falls, so, es ist halt einfach so krass. Falls ihr auch solche Bam-Momente kennt aus eurem eigenen Leben oder vielleicht aus eurem Umfeld, dann könnt ihr uns die gerne schreiben. Genau, und zwar unter dem Hashtag verlinkt dich auf Twitter, oder ihr macht das im Subreddit oder ihr schickt uns Instagram-DMs, denn also auch nicht nur die Storys, sondern vielleicht auch einfach Fragen, die ihr habt zum Thema Networken. Weil ich glaube, das ist so eine Sache, viele, die beruflich anfangen oder jetzt gerade gegen Ende des Jahres wollen sich auch mal viele Leute, glaube ich, umorientieren und so. Also wenn ihr in die Richtung irgendwie mal was wissen wollt, wie gesagt, wir machen das schon sehr lange und bei uns ist viel in die Richtung entstanden. Also wenn ihr Fragen zum beruflichen Netzwerken habt, wie man damit anfängt, wie das alles funktioniert, wie man das am besten macht, dann stellt uns gerne diese Fragen oder schickt uns auch irgendwelche Anekdoten, lustige Storys, denn wir werden nächste Woche zusätzlich zur normalen Lästerschwestern-Folge einen exklusiven Podcast für LinkedIn machen, wo wir die Fragen beantworten, wo wir vielleicht auch noch ein paar weitere Storys von uns teilen, weil wir haben eigentlich noch 20 weitere bestimmt zu erzählen. Ja, also ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht da auch was mitnimmt, beruflich. Genau, und ansonsten schickt uns eure Fragen. Wir kommen zum ersten Thema. Und das ist eins, da habe ich gestern Abend von erfahren. Da habe ich eine Nachricht bekommen von einer gemeinsamen Freundin von uns beiden. Und die ist auf Twitter in so einer Bubble drin. Sie ist Feministin und sie ist in so einer Bubble, das sagt sie selber immer, die aus Feministinnen besteht, aber auch viel aus diesen sehr radikalen Feministinnen. Zum Teil, weil sie irgendwie sagt, weil sie es interessiert, weil sie die Standpunkte immer wieder auch unter viel Hate, der dann auch oft dann durchkommt, kann sie die Standpunkte zumindest herauslesen und teilt die dann auch. Andererseits aber auch, um sich so ein bisschen darüber zu belustigen, was da zum Teil auch in dieser Bubble, weil die sich wohl gegenseitig auch immer wieder an den Hals gehen. Und sie meinte, was sie gesehen hat, ist, dass Rezo wohl jetzt einen Shitstorm bekommt. Und ich habe nichts davon mitbekommen, bin bei Rezo raufgegangen und sah dann, dass er so mit so zwei, drei Tweets und Antworten dann schon mit Leuten hin und her schrieb. Und die waren alle von mir selbst geblockt. Und da wusste ich, oh je, er ist in diese Bubble hineingeraten, der ich jetzt mittlerweile sogar einen Namen weiß. Ich habe dann mal geschaut, was ist eigentlich der Auslöser gewesen. Und es ging wohl im Kern darum, dass Rezo vor 2-3 Tagen mit Julian Bam und Tuddle zusammen ein Video gemacht hat. Das hieß Kiss, Marry, Kill. Also der Fortschritt da schon mal. Es ist nicht mehr Fuck, Marry, Kill, sondern nur Kiss, Marry, Kill. Der war wahrscheinlich aus Algorithmusgründen und Werbefreundlichkeitsgründen. Kann sein, ja. Also sie sagen im Video auch immer wieder, ich würde die flachlegen oder die würde ich auch ficken und so Sachen. Ach so, okay, also aber nur im Titel wahrscheinlich dann nicht, weil im Titel, ist halt, da wird halt schneller erkannt, aber gut. Und es gab dann auf Twitter mehrere, die sich dann natürlich hauptsächlich über dieses Format aufgeregt hatten, aber explizit auch über so Stellen wie es gibt eine Sache, da geht es um Bibi. Mhm. Und dann sagt, ich glaube, Rezo wird gefragt, wen er dann töten würde. Er meint so, nee, also Bibi kann er nicht töten, die ist ja schwanger. Und dann sagt Tuddle, haha, Double Kill. Und lacht, alle lachen. So, und das war dann so ein großer Aufreger, der gestern Abend. Also ein großer Aufreger unter einer Gruppe von ein paar Twitter-User. Gestern Abend. Und es hört sich gerade so an, als hätten hunderte Leute hätten. Ja, warte mal ab. Heute Morgen bin ich aufgewacht und dann war es genau so. Rezo ist, also der Hashtag Rezo ist auf Platz 1 in den Twitter-Trends gewesen. Ach krass, ja. Ich habe es nur gestern Abend mitbekommen. Ja, gestern Abend geschickt hast, aber da ist heute Morgen nochmal irgendwie größer geworden, das habe ich gar nicht mitbekommen. Heute Morgen ist es nicht nur größer geworden, sondern wird mittlerweile überall besprochen und tatsächlich auch klassische Medien haben jetzt schon die ersten Artikel geschrieben. Ja gut, sobald der Name Rezo irgendwo drin steht, Das ist ja auch jetzt hat Rezo sich im Ton vergriffen oder dieses Video von Rezo finden nicht alle zum Lachen. Und es hat sich mittlerweile in eine Richtung entwickelt, wo ich habe versucht, mich ein bisschen reinzulesen, aber es ist fast unmöglich gewesen, weil es ganz schlimmes Schmierentheater ist, auch viel auch wirklich Schmutz umherwerfen. Im Kern kann man sagen. Also ich will erstmal überhaupt die Frage vielleicht klären, worüber und in welcher Art haben sich die Leute denn überhaupt aufgeregt? Denn, was ihm vorgeworfen wird, er sei misogyn. Und ich muss sagen, den Punkt, den viele, weil was jetzt gerade passiert ist, dass die eine Seite auf ihn eindrischt. Also es sind so verschiedenste Lager, die da gerade aufeinander prallen. Gestern Abend war es noch Rezo mit einer Redelsführerin, die Dame heißt auf Twitter keine Parolen, ist von mir geblockt, weil sie zu der sogenannten Pomo-Twitter-Bubble gehört. Ich habe diesen Namen noch nie gehört, aber ich habe heute erfahren, dass es dieses Wort gibt. Pomo steht für postmodern und ist vergleichbar mit Sift-Twitter. Das kennst du vielleicht, das ist so diese so ein bisschen eher rechtere Bubble, die sich ganz besonders gern an Drachenlord vergriffen hat. Und diese Bubble wiederum ist so eine radikale linke Bubble, in der sich alle zusammenfinden, die so radikal feministisch sind oder auch antirassistisch und üblicherweise sich dadurch auszeichnen, dass überhaupt kein Gespräch mit ihnen möglich ist, sondern auch direkt häufig mit Beleidigungen losgelegt wird. Also da wird das Gespräch schon, der Diskurs, wenn man überhaupt einführen möchte, wird schon begonnen mit haha, lol, du Vollidiot und so. Und auch Also diese Bubble schlug auf ihn ein. Dann kamen jetzt dann heute Morgen Rezos Kumpels dazu. Also iBlali hatte sich dazu geäußert. Herr Newstime hat ein Video dazu gemacht, die natürlich alle auch zum Teil sehr unreflektiert sich auf Rezos Seite stellten. Und in der Mitte befanden sich jetzt ganz viele Leute, die das so vom Hörensagen mitbekommen haben. Einmal die, die sagten so, hä, was hat er denn gemacht, die eher so pro Rezo sind. Und dann die, die sagten, hä, ja, von Rezo habe ich eh nie was Besseres erwartet. Haha, er sagt, er wäre auf der guten Seite von YouTube. Da könnt ihr mal sehen, wie gut er ist, dieser frauenhassende Arsch. Und dann wurde ihm unterstellt, er würde Gewalt oder diese drei Jungs würden Gewalt das, gegen Frauen. Genau, das ist nämlich das, was ich mitbekommen habe. Also dieses, das Video oder das dieses Spiel Fuck, Marry, Kill oder Kiss, Marry, Kill an sich natürlich je nachdem, welche. Wir haben das zum Beispiel in München, glaube ich, haben wir auf der Bühne. Beim FAQ-Teil. Beim FAQ-Teil hat uns jemand auch so einen Zettel reingepackt, der war auch Fuck, Marry, Kill und das war dann irgendwie Philipp Amthor, Trump und Katja Krasowitsch, glaube ich. Man muss ja, muss man dazu sagen, dieses Spiel für alle, die es nicht kennen, das kann ich mir aber nicht vorstellen, ist ja Jahre alt. Also ich glaube, seit es YouTube gibt, spielen das YouTuber. Das habe ich in Amerika, in der Highschool, das ist einfach wie Flaschendreht oder sowas, halt so ein Spiel, was du natürlich, ich sehe das anders, Comedy-Variante, die so ein bisschen weitergezogen wird, aber also in Amerika, in der Highschool, ist das glaube ich noch ein bisschen verbreiteter, da hast du das tatsächlich eher gespielt, nicht mit irgendwelchen Promis auch, aber tatsächlich auch einfach mit Leuten, die anwesend waren. Genau, die anwesend waren also hier der süße Jonathan aus der 3B, würdest du, ne? Also das ist wie so ein, das ist halt so ein typisches Kinderspiel und natürlich hat das auch, gerade bei anwesenden Leuten vielleicht bei dem oder anderen einen kleinen Mobbing-Faktor, wenn du in der ganzen Zeit irgendjemand gekillt wird. Also ich habe gestern Rezo eine Sprachnachricht gestern Abend noch geschickt, weil ich, als ich das gesehen habe, sofort gewusst habe, okay, ich sah schon, er hat versucht zu kommunizieren und es war halt unmöglich, weil er auf eine Wand gestoßen ist. Wobei er auch Fehler gemacht hat, da kommen wir gleich dazu, aber er stieß auf eine Wand, wo ich dann ihm eine Sprachnachricht geschickt habe, nur um dir quasi schon mal den Wind aus den Segeln zu nehmen. Du triffst da gerade auf eine Bubble, die will, also du brauchst dir diesen Gesprächsversuch, klemm dir den. Die wollen nicht reden. Die wollen, dass du dich groß entschuldigst, die wollen dir Beleidigungen an den Kopf hauen und für die bist du ein weißer, privilegierter Mann und sonst nichts. Da hast du das Recht quasi auch schon, weil also du ja sonst, merkt, du David, hast ja David sonst, hat schon einige du hast ja sonst vorbelastete Begegnungen. Ja, hatte ich ja, aber ich noch nicht, deswegen kann ich jetzt so relativ wenig aber sagen. Aber Gronkh und Stay hatten zum Beispiel auch schon ihren Teil abbekommen. Und die zweite Sache, die ich ihm dann aber geschrieben hatte, war, weil das muss man auch dazu sagen, nur weil es eine radikale Bubble gibt, die nicht mit sich reden lässt, finde ich die Argumente trotzdem valide. Also ich habe ihm dann auch gesagt, das Spiel Fuck, Marry, Kill ist ganz, ganz plumpe Scheiße. Ich finde das richtig, richtig räudig, dieses Spiel. Und ich finde auch, dass man, und das ist gerade so eine Sache, die dieser schlimme Social-Media-Krieg, der da heute wieder inszeniert wird, dass der wieder völlig am Thema vorbeigeht. Statt sich zu fragen, ist es denn noch zeitgemäß, dass man so ein Spiel spielen sollte, wo, ne, egal gegen wen, Gewalt quasi auch nur verbalisiert wird und wo, ne, auch Frauenhass irgendwie ja auch Thema ist. Und das ist ja eine Sache, Frauenhass ist Misogynie ist ein strukturelles Problem. Das heißt, es ist tief verankert, auch in unserem Unterbewusstsein. Und das bleibt es auch dann, wenn immer wieder, selbst es fällt in irgendeinem Nebensatz, in einem Spiel, was dann in so einem Video, was weiß ich, 2 Millionen Leute sehen und die sehen dann, haha, witzig, und da können sich dann Tuttle und Julian, die dann auch mit Rezo, die saßen dann da und sagten, ist aber ganz schön oberflächlich. Ja, das macht es aber nicht viel besser, wenn ihr vorher darüber lacht. Na, das bleibt sehr oberflächlich, dieses Format. Und es ist halt eins, was diese ganze Thematik nicht aufdröselt. Also was immer noch dafür sorgt, dass das in manchen Köpfen verankert bleibt. Ich finde es total überzogen, deswegen einen Shitstorm aufzumachen und zu sagen, der ist ein Frauenhasser, da wird Gewalt gegen Frauen propagiert. Ich habe sogar schon Sachen jetzt gelesen, das geht seit heute Morgen auch rum, er sei ein Nazi, Rezo. Habe ich überhaupt nicht verstanden, woher das kam, wollte ich aber auch nicht nachgraben. Ich glaube, da wird dann einfach da werden Dinge gerne nochmal einfach Ja, auch irgendwie einfach dann, wie du schon meintest, da wird halt einfach dann mit Beleidigungen in Anführungszeichen geschmissen und dann wird halt sozusagen Nazi eher so als als Vorwurf quasi einfach, um noch mehr irgendwie. Genau, was dann passiert ist, dass die Gegenseite in so eine Standard-Defensivhaltung verfällt. Und Rezo und Co. eher damit beschäftigt sind, zu sagen so, ja, aber Moment mal, statt sich dem Kern des Problems zu nähern. Und der sollte eigentlich sein, und das würde ich mir tatsächlich wünschen von Rezo, weil er ist und bleibt einer der Guten, finde ich. Der hat ja gute Absichten. Und dass er vielleicht versteht, dass sowas eben vielleicht kein cooles Video ist. Haben wir wieder das vom letzten Mal von wegen gute und böse Seite. Gute, ja, und auch diese Absichten. Wir kennen ihn, deswegen sagen wir, seine Absichten sind gut. Aber ganz viele Leute haben jetzt geschrieben, guck mal, ja, mit der CDU wollte er Leuten helfen, aber da seht ihr ja sein guter Kern, wo der liegt, nämlich nirgends, er ist gar kein guter. Aber um es nochmal runterzubrechen. Also ich finde ein Argument zu sagen, fuck, Mary Kill ist quasi, also es können ja auch Frauen mit Männern spielen, dann ist es halt männerfeindlich, also beziehungsweise es ist immer feindlich gegenüber der Person. Es ist kein gutes Spiel, lass das doch sein. Warum muss denn das auf YouTube vor so einer Zielgruppe gespielt werden? Das ist ein Argument, das lässt sich auf jeden Fall gelten, dass du halt sagst, okay, es gucken vielleicht junge Menschen zu und die spielen das dann in der Schule und die spielen das dann mit Leuten, die sie kennen und da wird dann halt am Ende wird einer gekillt und das ist sozusagen natürlich, wenn du da anwesend bist oder auch wenn du hinterher davon erfährst, ist das Mobbing eigentlich, ne? Und und aber auch das Fuck, der Fuck-Part, zu sagen, so, die würde ich flachlegen, mit der würde ich schlafen und so weiter. Also ich glaube, auf der einen Seite ist das ein Spiel, was, ne, wie gesagt, ich habe das in meiner Schulzeit, wurde das auch gespielt. Aber ich verstehe das Argument zu sagen, als YouTuber hast du die Verantwortung zu gucken, wie kannst du eben als Vorbild gucken, dass das nicht am Ende irgendwo in den falschen Hals geht. Und zu den Leuten gehört Rezo ja normalerweise. Deswegen ist es, ich glaube, deswegen wird er gerade besonders vor den Scharfrichter geführt, weil alle Leute sagen, guck mal, sonst bist du auch so und an dieser Stelle dann nicht. Ganz viele Leute hatten dann jetzt schon die Zeit angeschrieben, weil er da ja für die eine Kolumne schreibt. Oh, wie könnt ihr so jemandem eine Kolumne geben, der solche Prinzipien vertritt? Das finde ich so faszinierend, weil, also in diesem Video sind ja Tadel und Julian Bam. Also Julian Bam, also das Video lief natürlich jetzt bei Rezo und Tadel war derjenige, der es gesagt hat, deswegen ist Drew da vielleicht ein bisschen raus. Aber ich finde das so faszinierend, weil ich sozusagen jetzt mal völlig weg vom Thema, finde ich so faszinierend, wie diese Dynamik auf Social Media funktioniert, dass Rezo als Person dieses Jahr so relevant geworden ist, dass sozusagen alle jetzt hingehen und sagen, so, das Video lief bei dem und der hat dieses hochgeladen. So, deswegen als wolle man ihn jetzt von seinem Thron herunterstürzen. Genau, gehen wir mal zurück quasi vor das CDU-Video und Rezo hätte ein Fuck, Mary, Kill-Video gemacht. Das hätte wahrscheinlich genauso viele Views gemacht wie jetzt auch, weil, also der Kanal ist zwar gewachsen seitdem, aber der ist jetzt nicht unbedingt wegen dem CDU-Video so krass gewachsen. Ach, du brauchst doch nur Fuck, Mary, Kill zu Google, zu YouTube. 1000 YouTuber. Und du hast pro Tag mindestens 10 neue Videos, die das bringen. Also, das soll es nicht entschuldigen. Ich finde nur, es ist super skurril, dass es ist völlig weg vom Thema. Ich finde es einfach nur spannend, dass sozusagen es wirkt so, als genau wie du meinst, sozusagen, er ist jetzt ganz oben und deswegen muss man bei ihm jetzt, also auch sowas wie die Zeit anschreiben und so weiter. Also ich weiß nicht, ob das dann CDU-Fans sind, die sagen, so jetzt zerstören wir ihn zurück oder was da der Dynamik ist. Ich verstehe auch nicht, warum kein gesunder Diskurs möglich ist. Warum kann man den nicht vernünftig anschreiben? Weil eine Sache, die ich mir gedacht habe, war, es hat heute auch jemand witzeweise jemand aufgebracht, als ich das dazu was geschrieben hatte, der meinte, ja, du bist ja auch ein Sexist. Und spielte daran auf diese uralte Geschichte an, wo ich bei Giga ein Video durchgewunken habe, was sexistisch war. Und ich muss sagen, damals empfand ich das nicht als sexistisch, habe dadurch aber eine wichtige Lektion gelernt. Denn A, habe ich dadurch mich das erste Mal tatsächlich überhaupt damit auseinandergesetzt mit dem Thema und seitdem super viel dazu gelernt. Und verstanden, wie Alltagssexismus funktioniert, wie gehirngewaschen wir alle sind und wie viel ich zu lernen habe, jeden Tag, auch heute noch. Und so geht das uns allen. Und Rezo ist jetzt in einem Alter, wie ich es war, wo ich dieses Video damals durchgewunken habe. Und ich kann heute sagen, also diesen Shitstorm damals hätte ich mir gerne gespart, weil er auch da, ne, haben wir auch gesagt, so anhand dieses Videos das jetzt festzumachen. Aber auf der anderen Seite ist es ein Punkt gewesen, wodurch ich lernen konnte. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass jemand mir das auf eine andere Art und Weise erklärt hatte. Und jetzt auf ihn zuzugehen, zu sagen, ja, der, guck mal, der ist ja ein Frauenhasser und dass man seine Karriere quasi beenden will. Weil er ein Video hochgeladen hat. Weil er so ein Video statt ihm zu sagen, weil er halt, also, ja, klar, das Problem ja ist folgendes. Es gab viele Leute, die versucht haben. Es haben auch welche gemacht. Es haben viele gemacht und man muss dazu sagen, wenn man Rezos Kommentare dazu gelesen hat, dann war wenig Einsicht da. Also Rezo hat sich da mit auf thematischer Ebene aber wenig klar, auseinandergesetzt. Aber klar, wenn du so angegriffen wirst, genau, du direkt kommst dann in so eine defensive Haltung, ja, aus der du dann manchmal nicht mehr rauskommst. Auch ich weiß, wovon ich da spreche und du ja auch. Weil wenn du nur noch in diesem Modus bist, zu sagen, ja, hey, hey, Moment mal, dann setzt du dich auch nicht mehr thematisch miteinander auseinander. Weil die Leute, die dann mal was Vernünftiges schreiben, werden ja übertönt von 10 Leuten, die dir Hurensohn in deine Timeline schreiben. Du siehst nur diesen einen Kommentar, ja, auf den er geantwortet hat, aber ganz viele sind ja da, die einfach nur destruktiv sind. Und das ist ein Bild, was sich für einen dann ergibt, wo du dann nicht mehr vernünftig argumentieren kannst. Ich habe das gestern so ein bisschen, also nur so ein bisschen nachvollziehen können, weil irgendwie manche Tweets von mir nicht angezeigt wurden. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie auch, ob ich geblockt bin oder ob einfach die Tweets da zwischenzeitlich gelöscht wurden oder so. Auf jeden Fall die Tweets, die ich mitbekommen habe, und deswegen war meine Sicht auf diese ganze Sache vielleicht so ein bisschen verzerrt. Das Einzige, was ich noch sehen konnte, war nicht der Vorwurf, ich weiß auch gar nicht, ob der in dieser Tweetkette, die ich gesehen habe, wo Rezo darauf reagiert hat, überhaupt drin war, aber es ging gar nicht um das Video Fuck, Mary, Kill an sich, also dass das sozusagen frauenfeindlich ist, sondern das Thumbnail, oder? Nee, Bibi. Das war das Einzige, was ich gelesen habe. Und zwar, der Vorwurf so, Rezo kriegt gerade einen Shitstorm, weil Tuddle in einem Video gesagt hat, wenn man Bibi tötet, ist das ja ein Double Kill und das rechtfertigt Gewalt gegen Frauen. Ja, gut, aber er hat das Video dann hochgeladen, das ist dann das Argument wahrscheinlich und so wie ich damals das Video bei Giga durchgewunken hatte. Vielleicht, aber ich dachte ich halt, also ich verstehe die Problematik an dieser Aussage, aber also sozusagen, ich finde es völlig gerechtfertigt zu sagen, hey Tuddle, pass mal auf, was du da sagst, weil Gewalt an Frauen und auch an schwangeren Frauen und so weiter ist ein Problem. Aber in dem Kontext von diesem Spiel und so weiter, glaube ich, also es ist immer so ein bisschen diese Frage sozusagen, wie viel so Alltagssexismus oder sozusagen Alltagszeug wird quasi toleriert, in so einem spielerischen Kontext sowas passiert und inwiefern rechtfertigt das dann sozusagen, jetzt zerstören wir deine Karriere, im Gegenzug. Ja. Also, weil also ich bin voll dabei, dass man sagen kann, jeder YouTuber, wir beide auch, können sicherlich mehr darauf achten, was wir sagen, wie wir es formulieren. Und auch jeder andere, der keine Reichweite hat, kann da im Alltag genauso drauf achten. Denn, wie du ja vorhin schon gesagt hast, es gibt sicherlich viele gesellschaftliche Probleme, die einfach daran liegen, dass wir festgefahren sind in der Art und Weise, wie wir machen. Und es gab jetzt gerade wieder die Diskussion mit dem Schokokuss. Das ist jetzt gerade wieder aufgemacht worden, auch von irgendeiner Zeitung. Und solche Sachen sagen so, also klar, da tun sich Leute schwer zu sagen so, nee, ich möchte nicht Schokokuss sagen, das tut mir richtig weh, ich darf nichts mehr sagen, ich darf nicht mehr sagen, was ich möchte. Und das ist ja Quatsch, es geht einfach nur darum, Rücksicht zu nehmen aufeinander. Ich finde auch, dass es muss erlaubt sein, Fehler zu machen. Und ich rede hier nicht davon, dass Montana Black, ich weiß, der Name fällt jetzt wieder, aber einfach auch nur, um mal diese Schere darzustellen. Weil zudem könnte man ja eigentlich auch sagen, ja, der Montana darf ja auch Fehler machen. Aber Montana macht Fehler, die auf einer ganz anderen Ebene liegen, wie zum Beispiel in einem Video, wo drei Jungs vor sich hin lachen, wo ich finde, dass man eben da hinterher auch sagen kann, ey, es gibt mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen, denen das irgendwie zu sagen. Aber auch ein Rezo könnte ja jetzt, wenn er zum Beispiel jetzt ein Video machen würde, wo er klar sich zum Beispiel distanziert, das ist ja eine Sache, die man sich von PewDiePie bei dieser rechten Thematik gewünscht hat, dass er einfach sagt so, hey, du, Leute hier, Gewalt gegen Frauen ist nicht cool. Jetzt am Montag war ja zum Beispiel Anti-Gewalt gegen Frauentag oder so. Oder ist irgendwie so der offizielle Tag, um darauf aufmerksam zu machen. Offensichtlich, der offizielle Titel ist wahrscheinlich genau das, ja. Ja, und in dem Fall wäre es zum Beispiel, wenn man dann in der Lage ist, das, was man vielleicht aus so einem Shitstorm auch gelernt hat, umzusetzen. Aber das ist wieder die Frage, weil dann ist wieder die Sache, hat er jetzt wegen dem Shitstorm gelernt und rechtfertigt das dann nicht mehr Shitstorme in der Zukunft? Ja, also guck mal, wie ich es ja vorhin sagte, dieser Sexismus-Shitstorm damals hat bei mir dazu geführt, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und gedacht habe, ich habe lange überlegt, ist das wirklich sexistisch, was ist daran sexistisch, wie habe ich reagiert, warum habe ich so reagiert, wie ich reagiert habe, weil ich fand das damals nicht sexistisch. Und wenn ich heute darauf blicke, sage ich, ja, natürlich. Natürlich ist das ein uncooles Video, was ich da durchgewunken habe. Im Büro gab es mehrere Leute, unter anderem die Chefs. Wir sind noch zu den Chefs gegangen, dann haben wir gesagt, okay, können wir das so online lassen? Ich sage, ja, da ist nichts sexistisch. Also daran sahst du, wie verankert das bei allen ist. Und eine der beiden Chefs ist eine Frau gewesen. Keiner hat verstanden, woher der Shitstorm kam. Und ich finde es schon eine Option, oder ich finde es ist eine, durchaus eine Möglichkeit, dass sowas ein Eye-Opener sein kann. Und wenn es nur ist, dass man so ein Format künftig einfach sein lässt, um dann, ja, auf der einen Seite macht man sich von der Kritik frei, auf der anderen Seite aber ist ein Fuck, Marry, Kill einfach kein zeitgemäßes Ding mehr. Ich finde es zum Beispiel, ein Beispiel, was ich noch nennen möchte, ist Ego Raptor, ist ein Comiczeichner gewesen. Einer von den ersten Animations-YouTubern in Amerika, ganz, ganz groß gewesen, macht jetzt die Game Grumps. Und der hat ein Video gemacht, da ging es darum, bei Zelda, und da kam die Prinzessin Link, Prinzessin Zelda kam rein, ist schwanger und dann macht Link einen Falcon Punch in ihren Bauch und ihr fliegt dann der Fötus da raus und riesenviraler Hit gewesen. Und auch da müsste man sich heute fragen, ist das witzig oder nicht? Aber ich finde. Hätte man sich vielleicht auch damals schon fragen. Ja, aber ich finde, wenn das in so einem Kontext ist, wo Comedy und Satire noch irgendwie, weil diese Videos sind ja häufig auch so als Comedy und Satire. Hast du mal Rick and Morty geguckt? Also, ja. Ich glaube, in der letzten Folge, ohne zu spoilern, wurde, glaube ich, einfach kompletter Genozid begangen, einfach als Gag so. Also aber klar, aber ne, was ich ja sage, das passiert dann im Kontext von Comedy und Satire. Aber wenn da drei Jungs zusammensitzen in so einem, wie Marcel Scorpion das letzte Woche sagte, der sagt ja, wenn Leute vor der Kamera sind, dann ist es Real-Life-Format, wie wir gelernt haben. Auch wir haben beide letzte Woche was gelernt. Und dann halt einfach so schnacken. Und sie schnacken ja wie drei Kumpels, das auch in ihrer Freizeit tun würden. Und dadurch bekommt das so diese Aura der Normalität. So wie, als wären sie einfach, als würde man mit der Kamera gerade ins Wohnzimmer gucken, wo diese drei Jungs sich ganz normal darüber unterhalten. Und dadurch bekommt das Ganze, dieses Frauenhass-Thema, einen ganz anderen Schwenk, als wäre es ein reines Comedy- oder Satire-Format, was es nicht ist. Aber ich glaube, das, was ich so ein bisschen schwierig an der Situation finde, ist, ich glaube, dass keiner von den dreien Frauen hassen. Nein, definitiv. Ich glaube nicht, dass ich glaube, dass alle drei, wenn man sie fragen würde, sagen würden, sie stehen für dieselben Ziele und Ideale wie die Leute, von denen sie gerade kritisiert werden. Was ich mich halt frage, ist so ein Shitstorm die beste Variante, um uns als Gesellschaft nach vorne zu bringen? Nein. Weil es sorgt einfach dafür, weil es sorgt nämlich genau bei denen, die vielleicht so on the fence sind, die so noch nicht wissen, zu sagen, die sagen so, hey, ich möchte natürlich, also gerade hier bei der Schokokuss-Debatte, das sind halt Leute, die sind vielleicht ein bisschen älter oder sowas, und die kriegen durch solche Aktionen halt wirklich das Gefühl, man darf ja Dinge nicht mehr sagen, man darf keine Meinung mehr haben, man darf solche Spiele nicht mehr spielen. Oder anders, was ich heute auch häufig gelesen hatte, dass sie sagten so, guck mal, genau wegen solchen Leuten kann man den Feminismus nicht ernst nehmen. Und das ist ja genau das Gegenteil eigentlich, was Feministen erreichen wollen. Sie haben voll die guten Punkte und verstecken die aber hinter einer Wand aus Anti, aus Aggression und Destruktion. Ja, doch, da kommen niemals zum Ziel, weil andere Leute dann eher zumachen und sagen, ja, jetzt höre ich mir die Argumente gar nicht mehr an. Genau, aber das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass er vielleicht daraus lernt. Also für mich ist halt die Frage auch sozusagen, das Montana Black Beispiel fand ich eigentlich ganz gut, ist die Frage der Angemessenheit der Reaktion. Ich habe da mit meiner Freundin neulich drüber gesprochen, bei der Barbara Schöneberger Story, weil wir beide so ein bisschen unterschiedliche Meinungen hatten zu, ist der Shitstorm an Barbara Schöneberger dafür, dass sie sagt, dass Männer sich nicht schminken dürfen, gerechtfertigt oder nicht? Und ist die Härte des Shitstorms gerechtfertigt? Und mein Argument war so ein bisschen, ja, das Problem ist natürlich, dass viele Leute das denken, ich bin jetzt der Erste, der sie darauf hinweist, und dadurch weisen dann ganz viele Leute gleichzeitig auf etwas hin, und dadurch kommen halt 100.000 Leute am Ende, die alle sagen, was machst du da, das ist richtig scheiße, was du machst, und dadurch fühlt es sich natürlich viel größer an. Aber gleichzeitig war ich so der Meinung, ja gut, ich finde es aber schon wichtig, sie darauf hinzuweisen, dass das natürlich potenziell Männer, die sich gerne schminken, verletzt, Männer, die sich gerne schminken würden, noch mehr davon abhält, sie selber zu sein und sie vielleicht in irgendwelche Identitätskrisen stürzt, etc. pp. Also es ist ein ähnliches Thema. Und da war ich auch der Meinung, gut, also ich verstehe auf der einen Seite, ist Kritik und auch öffentlich geäußerte Kritik vielleicht ein notwendiger Bestandteil, um eine Person dazu zu bewegen, zu merken, ach krass, das ist nicht eine Meinung gegen eine Meinung, sondern das ist eine Meinung gegen ganz viele, die meine Meinung nicht teilen. Vielleicht sollte ich mich mal mit deren Argumenten auseinandersetzen. Ja. Weil klar, wenn nur eine Person dir schreibt, dann denkst du, ja gut, da denkt jetzt jemand anders als ich. Ich denke halt so, die denkt so, okay, sind wir halt unterschiedlicher Meinung. Aber wenn du einer gegen 100.000 bist, dann sagst du, okay, vielleicht habe ich tatsächlich einen Fehler gemacht. Egal. Und wenn du es nicht selber bist, also selbst wenn jetzt von den dreien, alle drei, ne, auch genau, morgen nicht verstehen, was sie falsch gemacht haben oder was irgendwie daran komisch, ich will ja gar nicht von falsch machen reden, so, weil ich muss mich nochmal wiederholen, dieses Video an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist ein strukturelles, und man, da müssten, im Grunde müssten alle gemeinsam sagen, wir machen jetzt mehr dafür, dass Frauen in nicht mehr in solchen Witzen in ein schlechtes Licht gestellt werden, weil die sowieso schon an allen Fronten irgendwie zu kämpfen haben. Da dann zu sagen, so dieses eine Video von diesem Rezo, weil der hat dieses Jahr mit der CDU gehabt. Für mich ist nämlich, das war nämlich dann quasi weiter die Frage, wie macht man das denn? Also sozusagen, würde es schon reichen, wenn 100.000 Leute dir schreiben, hey, nur mal so als Info, ich finde, dieses Video ist aus den und den Gründen dieses Mal nicht so gut gelungen. Mach dir vielleicht nochmal Gedanken drüber. Und wenn die das 100.000 Leute schreiben, reicht es dir schon. Ist es wirklich notwendig, dass von den 100.000 Leuten mal 10 der Zeit schreiben und sagen, was fällt euch ein, der muss seinen Job verlieren, und dann 10 Leute dich als Nazi beschimpfen und weitere 10 Leute. Also, diese Art und Weise der Kommunikation ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Ich finde, es ist völlig gerechtfertigt zu sagen, hey, hier sind viele Leute, die haben eine andere Meinung und die wollen dich gerne darauf hinweisen, dass du mit deiner mit der Reichweite vielleicht ein bisschen verantwortungsvoller umgehst. Aber bei Marcel Scorpion hast du letzte Woche ja gemerkt, dieses Video, was bei ihm den Shitstorm ausgelöst hatte, das hat bei ihm vor allen Dingen auch zum Umdenken geführt, weil er ganz viele Dislikes aus seiner, vielleicht war es gar nicht seine eigene Community, aber seine eigenen Kumpels. Aber also ich finde, aber Dislikes TV, Montana, ist ja was Black. Anderes. Dislike ist ja was anderes. Genau, aber das hat ihn, das wollte ich eigentlich sagen, wenn der Shitstorm in Anführungszeichen eher aus deinem eigenen Umfeld kommt, fragst du dich, glaube ich, eher, ist da was dran, als wenn du, das ist ja das Schwierige daran, als wenn dann wirklich so eine ultra-konfrontative Bubble auf dich eindrischt. Und du, das erstmal das Einzige ist, was du mitbekommst, und dann gehst du schlafen und am nächsten Morgen hat sich eine echte Lawine entwickelt, wo du nicht mehr ausmachen kannst, ja, welche Argumente sind jetzt eigentlich valide, welche nicht, und du dann plötzlich nur noch zumachst. Ja. Also mein Gefühl ist so ein bisschen, dass, und das zieht sich so ein bisschen durch 2 Jahre Podcast durch und durch die Gesellschaft vielleicht auch, dass wir alle vielleicht in der Art und Weise, und ich finde, das hat man letzte Woche bei Marcel auch sehr gut gemerkt, mehr gucken sollen, okay, wie können wir vielleicht auf liebevolle und freundliche Art und Weise einander helfen, besser zu werden, anstatt immer sofort von den schlimmsten Intentionen auszugehen und zu denken, diese andere Person muss ein ganz schlimmer Mensch sein, dass sie sowas tut. Mhm. Weil in dem Fall vielleicht einfach so, also ich muss ehrlich sagen, also jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, über dieses Fuck, Marry, Kill-Video und ich jetzt sozusagen auch deinen Standpunkt verstehe, würde ich sagen, finde ich gut. Also würde ich auch sagen, hat auf YouTube nichts zu suchen. Aber ich glaube, wenn Rezo mich jetzt eingeladen hätte und gesagt hätte, willst du ein Fuck, Marry, Kill-Video machen? Ich habe auch schon bei einem Fuck, Marry, Kill mitgemacht. Dann hätte ich, und haben wir auf der Bühne ja auch gemacht, hätte ich jetzt gesagt, okay, aber wie gesagt, auf der Bühne ging es um sozusagen, da war es ein Gag, weil wir über Trump und Philipp Amthor und so weiter gesprochen haben, dass Philipp Amthor ja mit Katja Krasowitsch schon geschlafen hat. Ja, da ist es auch nicht vor 2 Millionen Leuten. Was das für eine Dynamik macht, ja. Genau, aber da ging es um was anderes, als zu sagen, so, hey, die würde ich jetzt flachlegen oder sowas. Aber trotzdem, also ich muss sagen, verstehe ich, aber ich hätte mir da ehrlich gesagt auch, glaube ich, weniger Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube, es muss ja nicht morgen aufhören, dass Fuck, Marry, Kills gedreht werden. Sondern es, glaube ich, das Wichtigste ist, dass die Leute sich nicht hinstellen. Es ist das, was ich neulich bei Killerspielen gesagt habe. Nicht immer sofort sagen, die Banken schreiben wieder alle Killerspiele, haben doch gar kein Recht, sondern sich vielleicht mal fragen, könnte da was dran sein? Und wenn dieser Gedanke einsetzt, vielleicht lässt dann der ein oder andere, weil ne, so viele Leute das machen und keiner hinterfragt, was richte ich hier mit so einer Art Video vielleicht an, bei irgendjemandem, und wer sei es nur eine Person. Und wenn dieser Gedanke bei irgendjemandem entsteht, ist ja dann schon was Gutes getan. Es muss ja nicht mal Rezo selbst sein oder der den Shitstorm in dem Fall bekommt, sondern es kann ja sein, dass es andere auch erreicht. Aber für mich ist also klar, zu sagen, es ist ein Double Kill, wenn man eine schwangere Frau tötet, oder da, quasi so, so. Ich musste lachen, als er das gesagt hat. Ich bin ganz offen. Ich musste lachen, weil, wenn es hier im Freundeskreis einer gesagt hätte, dann hätte ich das lustig gefunden. Oder finde es ja auch in dem Moment lustig. Aber, also aber es ist dann halt, ich verstehe trotzdem, dass man das aus einer anderen Perspektive, in der ich als Mann sowieso nicht stecke, dass man das auch scheiße finden kann. Klar, aber die Frage ist, und das ist ja sozusagen die Sache, die gesellschaftlich gerade so viel rumgeschmissen wird und was ich halt sehr gefährlich finde, es kommt halt immer die Frage, okay, wie weit geht das denn? Darf ich jetzt gar keinen Podcast, gar kein Video machen, wo ich irgendetwas sagen könnte, was potenziell jemanden verletzt? Das ist das, was quasi dann eigentlich von rechts immer wieder kommt, wo die sagen so, das wird man doch mal noch voll sagen dürfen. So, ich möchte den Schokokuss nicht Schokokuss nennen. Was ist passiert mit der Gesellschaft? Man darf nicht. Und das, also meine Sorge ist du so ein bisschen. Du kannst sie sagen, aber wenn dann hinter jemand dir gegen, weil dieses so, das habe ich immer gesagt, ist dann halt kein Argument mehr, sondern heutzutage ist es viel noch wichtiger als früher, reflektiert zu sein und dann auch von den anderen die Signale zu empfangen. Also genau, zu aber sagen, hey, Moment, da sagt gerade jemand, da sagen hunderte Leute, fuck, marry, kill, irgendwas ist daran nicht cool, vielleicht überlege ich mir mal, was ist daran nicht cool, so wie ich das damals bei dem genau, Sexismus getan habe. Genau, aber für mich ist halt die, und das ist das, was ich auf jeden Fall nicht teile, ist also die Art und Weise, wie es gesagt wird, die Methoden, die dafür genutzt werden, weil das halte ich meiner Meinung nach, also auch wenn du sagst, klar, vielleicht wacht er als Einzelner, der selber der Ziel des Shitstorms ist, geht jetzt hinterher und sagt, okay, vielleicht mache ich solche Formate nicht mehr, aber ich glaube, alle anderen, die nicht in der Position sind, sehen das und denken sich, was ist los mit diesen Leuten und gehen am Ende hin und sagen so, jetzt erst recht. Ja. Jetzt mache ich erst recht, ja, fuck, ja. Mary Kill, weil was soll dieser Scheiß? Ich will diesen Shitstorm nicht legitimisieren. Also ich finde den genauso scheiße wie du und das war ja eigentlich auch mein Punkt. Ich würde eher sagen, dass und das fand ich das Schlimme an dieser ganzen Debatte, dass die valide Kritik, die darunter, unter diesem ganzen Berg an Scheiße sich befand, die ist völlig untergegangen. Und die ist jetzt nicht mehr Thema auf Twitter. Jetzt ist auf Twitter Thema, ist Rezo ein Nazi? Und dann schreiben die anderen, nee, er ist doch gar kein Nazi, weil irgendwo das mal aufgekommen ist. Und es geht völlig am Thema vorbei. Es geht nicht mehr um Frauenhass, es geht nicht mehr um, wobei ich meiner Ansicht nach, dass sowieso es nicht darum gehen sollte. Es sollte eher darum gehen, ist so ein Format, gehört das wirklich vor so einer Zielgruppe? Und hat aber jemand, aber diese Frage, der so eine Verantwortung hat? Das ist ja eine gute Frage, aber die hat keiner gestellt. Wenn die Leute auf Twitter einfach, wenn die quasi, hey Rezo, kurze Frage, findest meinst du, dass mit deiner Reichweite und deiner Verantwortung so ein Format Sinn macht? Cool, ich würde gerne mit jemandem drüber sprechen. Aus meiner Sichtweise sind und das er wollte und das ja Gründe mit dieser, keine Parolendame auf Twitter, wollte er ja ein Gespräch führen. Ihm ging es darum, das persönlich mit ihr zu führen, weil er gesagt hat, auf 280 Zeichen auf Twitter, genau, ja. Ist ja das, was ich auch immer sage. Wie willst du eine Diskussion führen auf 280 Zeichen? Wir haben jetzt gerade über 20 Minuten über dieses Thema geredet und wir haben auch kein Fazit eigentlich. Das hat sie immer wieder abgeschmettert und genau deswegen sagte ich ihm gestern auch, lass es sein. Ja. Diese Leute wollen ja mit dir auch gar nicht diskutieren. Aber überleg halt trotzdem mal, ob das, also ich finde das sehr unelegant, ja. dieses Format. Ich finde Twitter auch generell, ja. Ich finde es halt unelegant. Super schade, dass er ihm jetzt seinen Ruf abgesprochen hat. Deswegen, wir mögen ihn beide, deswegen ist es natürlich für uns schwieriger, das Ganze nochmal vielleicht auch objektiver zu bewerten, wobei ich das so gut wie möglich versuche. Ich finde, der macht gutes Zeug und der hat einen guten Ansatz. Und ich hatte so bei all diesen Diskussionen auch immer das Gefühl, weil er auch so versuchte, mit ihr zu reden, auch wenn er sich vielleicht nicht einsichtig zeigt in den Tweets, habe ich das Gefühl, der ist genau da an dieser Stelle, wo ich vor vielen Jahren war, nämlich zu versuchen zu verstehen, was ist eigentlich das Problem? Und viel besser kann doch eine Reaktion gar nicht sein. Ja, man muss nur den richtigen Ton finden, um auf so jemanden dann einzugehen. Zuzugehen, die Hand reichen, sagen, hey Rezo, pass auf, wenn du mehr wissen willst, lass uns eben reden. Und nicht, ihr weißen Männer, ihr seid doch eh alle Und das ist diese Bubble, diese offenbar Pomo-Bubble, die dann irgendwie so zu den Redelsführern zählt und dann entsteht was in so ein richtig so eine richtig toxische Lawine. Ich finde es halt kontraproduktiv und auch da wieder dieses Thema. Ich finde, ich habe bei Marcel letzte Woche da viel auch drüber gelernt. Ich fand das deswegen auch letztes Mal so eine ganz tolle Marcel Skorpion Folge. Hat uns die Augen geöffnet. Diese Frage zwischen was ist denn die Intention? Und ich glaube, dass auf beiden Seiten die Intentionen die gleichen sind und dass es beide positive sind, nur dass halt auf beiden Seiten dann davon ausgegangen wird, dass die andere Person der anderen oder generell eigentlich nur Schaden verursachen will. Und ich glaube, die meisten Menschen wollen keinen Schaden verursachen. Diese Bubble wirkt nicht so, als würde sie es nicht. Ich weiß es nicht. Wollen. Also ich würde jetzt auch eher davon ausgehen, dass die Intentionen positiv sind. Aber ich würde vielleicht auch sagen, wir schließen dieses Thema einfach mal ab. Wir haben jetzt sehr lange drüber gesprochen und gehen aber auf quasi das nächste Thema über, das auch nochmal zeigt, wie komisch Twitter ist. Denn wir haben diese Woche eine Diskussion gehabt. Robert Hofmann hat uns was geschickt und meinte, was ist los? Malwanne is over Party. Ist ein Hashtag, der getrendet ist. Der war in den Trends. Und wir beide direkt so, wow, da ist ein Thema, das müssen wir uns angucken. Und wir haben reingeguckt, haben nichts verstanden. Gar nichts. Also unter dem Hashtag fand ich nur irgendwelche K-Pop-Videos und Leute, die sagten, diese Malwanne, was denkt die sich, was fällt der eigentlich ein? Und ich habe dann versucht, zur Quelle zu kommen und habe sie nicht gefunden. Ja. Es ging um irgendein TikTok-Video. Wir haben es irgendwann, aber es war wirklich, ich glaube, der längste Rechercheprozess und auch das meiste gegoogelt, was wir sonst für solche Themen haben. Eigentlich müssten wir jetzt einen Patreon-Account öffnen, um uns bezahlen zu Wir haben zu richtig hart gearbeitet, mindestens eine halbe Stunde für diese Folge. wir haben auf, ich muss, also ich musste arbeiten, haben wir schon festgestellt. Ich musste K-Boo googeln. Ja. Das war der Schlüsselbegriff, der es am Ende geöffnet hat. Und zwar ist das, ein K-Boo ist so wie ein Weibo. Weibo sind Leute, die japanische Kultur geil finden. Mhm. K-Boo sind Leute, die koreanische. Also folgendes Problem ist, erklär es mir mal auch nochmal, weil ich habe es nämlich bis jetzt nicht verstanden. Ein K-Boo, und das ist nicht okay, ist eine Person, die weiß ist, aber koreanische Sachen geil findet. Aha. Das ist nicht okay. Also ungefähr, es ist ein bisschen übertriebener, aber das war das, was ich davon mitgenommen habe. Es ist halt, wenn man. Also und auf Twitter hatten sich unter diesem Hashtag ja auch ganz viele, zumindest die Accounts waren mit koreanischen Bildern oder zumindest mit Avataren, wo koreanische Leute drauf zu sehen waren. Die Problematik und das Ding ist, das war so der erste Ding. Das Unterliegende ist tatsächlich ein Argument, was ich. Worüber wir jetzt gleich sprechen können. Aber. Folgendes ist passiert. Malwanne und auch Kelly, über die wir gleich auch noch mal reden, die haben seit längerer Zeit BTS und K-Pop, also koreanische Popmusik, für sich entdeckt und sind Riesenfans. Malwanne kocht in ihren Kochvideos Ramen und koreanische andere Gerichte. Ich glaube, sie sagt auch immer wieder, wie heiß sie koreanische Boys findet. Also genau, und das ist nämlich genau das Nächste. Aber sie trinkt koreanischen Alkohol. Auf jeden Fall, sehr, sehr alles aus Korea ist geil. Und da hat sie sich irgendwie, ist halt jetzt ihr Thema. Und ich habe tatsächlich, ich fand das ganz, ganz spannend, weil ich mich überhaupt nicht mit der Kultur irgendwie auseinandergesetzt habe. Rassist. K-Pop habe ich. Willst du dich jetzt wirklich verteidigen vor dieser blödsinnigen Anschuldigung? Ich bin sehr weltoffen, ja, David. Genau. Aber K-Pop habe ich mich noch nicht viel mit beschäftigt. Jetzt ist wohl das Problem, dass sie und auch, also vor allem sie, aber auch Kelly, wohl regelmäßig halt sagen, wie heiß sie die Cast-Members von BTS finden. Ja, und da habe ich ehrlich schon gesagt. Seit längerem auch. Genau, da habe ich ehrlich gesagt jetzt in erster Linie erstmal kein Problem dran gesehen, weil ich weiß nicht, in meiner Generation waren es vielleicht die Backstreet Boys oder irgendwas dazwischen, da war es Tokyo Hotel, keine Ahnung, wo du halt, da hast du halt, fandst du halt die Band geil, fandst halt die Mitglieder der Band heiß. Und das gab es sowohl bei Männern als auch bei, die Männer fanden dann die Spice Girls geil, das ist da eher so deine Generation, glaube ich. Ich fand die Spice Girls heiß, ja. Ich war schon zu alt, zu jung für die Spice Girls, aber irgendwas dazwischen so und das hatte. No Angels war noch. No Angels. Ja. Jeanette Biedermann, keine Ahnung. die deutsche Spice Girls sind. Ja. Deutsche Billie Eilish, Jeanette Biedermann. Das war das erste Konzert, auf dem ich in meinem Leben war. Ich habe die Geschichte nie in einem Podcast. Meine Schwester war riesen Jeanette Biedermann-Fan und das erste Konzert meines Lebens, deswegen gehe ich glaube ich nicht auf Konzerte, war ein Jeanette Biedermann-Konzert, aber die war auf diesem Konzert für einen, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, 10, 11, 12-jährigen Junge, war die richtig unanständig angezogen. Egal. Deswegen redest du so gerne über Sex heute, weil du damals Das hat mich schwer verstört. Ja, mein drittes Konzert war die Spice Girls. Ah, ja. Erstes war Michael Jackson, dann war ich bei Otto und dann bei den Spice Girls. Schöne Mischung. Jetzt sind wir voll vom Thema weggekommen, aber. Und jetzt schreiben uns nachher die ganzen Otto-Hardcores so, nee, nur Ostfriesen dürfen den geil finden. Nee, also das Problem ist, und das ist quasi die Kernessenz des Ganzen, sie hat auf TikTok Auch übrigens, ich habe mir jetzt TikTok mal runtergeladen, weil sonst werde ich alt. Ich muss mich da Deine Tochter kommt ja bald ins Alter. Es ist richtig krass, was auf Tagesschau ist jetzt auf TikTok. Es geht mega ab. Echt jetzt? Ja, hat jetzt einen TikTok-Account. Wir müssen ja auch anfangen, David. Mal waren das 100.000 Follower auf TikTok. YouTube ist schon direkt out. TikTok ist das schnellst wachsende Social-Media-Netzwerk der Welt und will uns alle weg. Wenn du auf TikTok gehst und die ganzen Verified-Accounts, jeder Promi, den ich kenne, hat einen TikTok-Account außer mir. Das ist ganz schlimm, David. Aber wir sind voll hinten dran. Ich verstehe gar nichts mehr, weil das war ja ursprünglich mal Musical.ly und es war ja nur, du singst Dinge nach, du sagst Dinge nach und jetzt ist es plötzlich eine soziale Plattform. Jetzt habe ich dieser Tage einen alten Kumpel von mir getroffen, der arbeitet mittlerweile für LeVou und zeigt ihn mir dann, ist das immer noch das mit einem, ich weiß nicht, ob du es mal ausprobiert hattest, das mit dem Radar? Genau, wir haben uns da auch mal drüber lustig gemacht, weil das ist schon Jahre, aber Kartoffelsalat war das ja ein riesiges Placement damals. Da gibt es Livestreamer, die da mit richtig auf LeVou? Ja, da gibt es richtig. Das war doch YouNow. Gibt es YouNow noch? Mann, ey. Sie machen mittlerweile, und im Kino habe ich dieser Tage eine Werbung für LeVou gesehen, wo sie meinten: Ja, und wenn du nicht gerade, wenn du nicht zufällig in deiner Zeit, wo du Leute adden willst, wenn du dich da langweilst, kannst du ja auch die Livestreams zugucken. Und dann hat er mir die beiden größten Livestreamer gezeigt. Und ich meinte, der eine von beiden, das war so, der sah ein bisschen aus wie Tanzverbot. Und der ist der größte größte LeVou-Livestreamer Deutschlands und glotzt in die Kamera und erzählt einfach wahllos Zeug. Und ich meinte, aber warum macht man denn das? Und er meinte so, sie haben irgendwann gemerkt bei LeVou, dass, warum sind die Leute da angemeldet? Weil sie Langeweile haben und swipen so durch. Oft wollen sie aber auch einfach nur Kontakte knüpfen. Und wo kann man das besser, ne, also bei so einem Livestream? Als bei LinkedIn. Hashtag Werbung. Und damit schließt sich der Kreis. Nein. Einfach die Leute unterhalten sich im Chat, lernen sich kennen und bekämpfen ihre Langeweile. Und deswegen ist es das übelste Ding auf LeVou geworden. Ich dachte so, an mir geht ja alles vorbei. Krass. Also aktuell. Wir müssen einfach all diese Apps wieder runterladen. Ja, auf jeden Fall TikTok, fettes Ding. Und aber auch von der Zielgruppe halt nochmal um einiges jünger. Das Video, was viral gegangen ist, wofür quasi Malwanne auf den Sack bekommen hat, hat auch ein Mädchen abgefilmt, die immer wieder so das Ganze kommentiert, während sie den Screen kennt. Die sagt immer so, Bruder, was los? Bruder, muss los, Digga, Malwanne, Digga! Ja, Bruder, was sagt sie da? Ja, und ich, mit wem redet sie eigentlich? Von der Stimme her würde ich sagen, die ist irgendwo zwischen 12 und 14 oder sowas. Ja. Aber, und hat offenbar einen Bruder, den man nicht gesehen hat. Das ist die Zielgruppe von TikTok. Und ich merke einfach, ich bin Social-Media-Experte und alles fliegt an mir vorbei. Ich bin raus. Das ist ganz schlimm. Deswegen habe ich mir TikTok runtergeladen. Social-Media für über 30. Um mir dann auch diesen Malwanne-TikTok ranzugucken. Was sagt sie denn? Was sie sagt ist, es gibt wohl unter dieser Community aus koreanischen Popstars welche, die sich drüber aufgeregt haben, das ist also meine Interpretation, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die sich drüber aufgeregt haben, dass sie von Frauen quasi nur als Sexobjekte angesehen werden. Und dann hat sie quasi so ein Antwort-TikTok da drauf gemacht, wo sie, dass ich das überhaupt sage, ein Antwort-TikTok, wo sie, oh Gott, wir werden alt, David, wo sie sagt, oh Gott, Sie versteht nicht, warum sich diese Jungs aufregen, dass ihnen die ganze Zeit heiße Frauen schreiben und sagen so, hey, ich finde dich voll geil. Schweres Leben, ja. Was ich so ein bisschen eigentlich als, also ich habe, als ich das gesehen habe, habe ich so ein bisschen als Augenzwinkern ich hab's auch so gesehen, so zu wegen, so ich als Frau krieg die ganze Zeit Dickpics, jetzt beschweren sich die Männer, dass ihnen hübsche Frauen schreiben, so hey, ich finde dich geil. Malwanne hat ja eher so einen sehr ironischen Ton zum Teil, den du schwer unterscheiden kannst von, was meint sie jetzt? Meint sie es ernst oder ist es ironisch? Und es wirkte so, als wäre das aber schon beißende Ironie. Deswegen, also aber der Shitstorm war quasi, dass sie koreanische Männer quasi so als Fetischobjekte sieht. Ja. Also das ist das wohl auch der Slogan, dass dieses Mädchen dann auch in so einem Denglisch in diesem Tweet raus, weil es ist, Stop Fetishizing Korean Men, sagt sie auf Englisch dann in diesem Video. Also es scheint wohl so eine Problematik zu sein, dass diese koreanischen Männer, aber auch koreanische Frauen, K-Pop-Stars, ganz oft von westlichen Fans halt einfach als Sexobjekte angesehen werden. Ja. Und dann habe ich mich da so ein bisschen in dieses Thema reingelesen und es ist tatsächlich wohl ein bisschen problematisch, weil das ist ein Problem, was tatsächlich nicht nur... Da bist du richtig reingetaucht. Ich bin deep drin, David. Ja. Was nicht nur die koreanischen Popstars angeht, sondern das ist tatsächlich wohl auch ein Problem in der westlichen Dating-Szene. Das ist, und das betrifft wahrscheinlich jetzt nicht nur Leute aus Korea, sondern generell habe ich dann viel darüber geredet, dass es halt ganz viele asiatische Frauen gibt zum Beispiel, die ein riesiges Problem haben auf Dating-Plattformen oder auch umgekehrt... Weil sie nur als Sexobjekte verstanden werden. Weil gesagt wird, so ich finde halt Asiatinnen geil. Und dann suche ich mir halt eine Asiatin, nicht wegen ihrer Persönlichkeit oder auch vielleicht auch nicht mal wegen ihrem Aussehen, sondern wegen ihrer quasi Herkunft. Und das auch andersrum zu sagen, dass dann andere wiederum sagen, ich finde Asiaten nicht geil und deswegen bitte keine Asiaten, die mich anschreiben auf keine Ahnung wo. Ja, aber das ist doch vollkommen legitim. Also wenn dein Geschmack einfach vorgibt, wen du daten möchtest, dann ist das doch vollkommen fein. Also ich habe tatsächlich also eine... Also es ist ja Schwachsinn zu sagen, ich bin auf einer der oberflächlichsten Plattform von allen, nämlich auf Tinder, und sage dann, also bitte nicht oberflächlich sein und mich nur wegen meines Aussehens daten wollen. Das ist halt so eine Frage. Ich hab tatsächlich einen Begriff gelesen, Positive Racism ist das. Was ist das denn? Das ist positiver Rassismus. Dass du Leute quasi sagst, so, ich finde Asiatinnen geiler als Leute von anderen Regionen der Erde. Ja. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass, und das haben wir halt nicht als weiße Männer, David. Ja. Wir sind nämlich nur diese weißen Männer. Dass. Jetzt spielst du das herunter, Robin. Wir sind weiße Männer, privilegiert und besser verdient. Nein, aber also, um es ganz ehrlich zu sagen, ich glaube tatsächlich, dass wir das schwer einschätzen können, weil ich mir sehr, also A, Frauen generell schon mal Dating und solche Sachen ganz anders wahrnehmen, aber ich glaube, dass tatsächlich auch, wenn du dann zu, einer Minderheit in Deutschland quasi gehörst, also weil in Korea sind ja alle Koreaner, aber wenn du in Deutschland jetzt als Koreaner oder als Chinese oder als Japaner lebst und so weiter und dann halt das Problem hast, dass Leute dich aufgrund deiner Herkunft und deiner Hautfarbe halt entweder sexy finden oder nicht sexy finden, kann ich schon verstehen, dass das eine Problematik ist und ich kann auch verstehen, dass dann mal war eine darf Koreaner nicht gut finden, weil sie dann positiv rassistisch ist. Sorry, mehr als durchatmen kriege ich da nicht mehr hin. Gut, ich würde sagen, ich bin gespannt auf eure Diskussion. Ja, also das würde ich gerne wissen, für mich war es eher so, was wir jetzt sehr, sehr umständlich versucht haben zu erklären. Aber weil es auch einfach umständlich war. Aber hat zu einem Shitstorm geführt, der in den Twitter-Trends war. Ja. Also ist und zwar ist es nicht einfach nur das Wort Malwanne. Malwanne ist over. Also da wollten Leute auch wieder ihre Karriere beenden, weil sie koreanische Jungs gut findet. Und gesagt hat, dass sie es nicht versteht, dass die sich darüber aufregen, dass sie koreanische Jungs gut findet. Also das ist nochmal das umgekehrte Ding. Der eine will schwangere Frauen töten und die nächste will koreanische Männer heiraten. Beides ist nicht okay. Aber das ist das, was ich meinte mit den Shitstorm. Deswegen zählt das jetzt wieder da rein. Auch hier wieder. Glaubst du, dass Malwanne davon irgendetwas lernt oder dass die Community oder wie auch wir, die auf Twitter gehen, das sehen und dieses Video angucken, die Tweets angucken und denken so, Also wenn Malwanne es ihnen allen heimzahlen will, dann heiratet sie jetzt alle koreanischen Jungs direkt weg. Ja. Weil mit ihrer Reichweite kann hat, sie das. Hat Malwanne eigentlich einen koreanischen Freund? Ich glaube nicht. Was sagt der eigentlich dazu? Das finden wir raus in der nächsten Folge, wenn der Freund von Malwanne bei uns zu Gast ist. Vorher haben wir noch ein Thema. Und zwar eins, das könnt ihr euch selber belesen. Ach nee. Wir haben noch zwei Themen. Ja. Oh Gott, wie lange haben wir schon? Das wird eine lange Folge wieder, okay. David. Du hast gestern noch gesagt, wir haben zu wenig Themen, wir müssen noch einen Tag später machen. Dann lass uns mal zuerst über Kelly sprechen. Ja. Kelly ist nämlich, zieht jetzt um. Habe das gar nicht mitbekommen, aber mitbekommen, weil sie hat nämlich tatsächlich auch jetzt, ich glaube, mehrere Wochen oder sogar Monate kein Video hochgeladen. Ach so, okay. Und dieses Video, was jetzt kam. Dann wundert mich auch nicht, dass ich neulich sagte, ich habe von Kelly ewig nichts gesehen. Genau, also Kelly war jetzt ein bisschen weg vom Fenster und zwar wortwörtlich, nämlich weg von ihrem Fenster zu Hause. Weil. Ein echter Blase. Ja, es geht noch weiter. Sie hat nämlich mal aus Versehen aus ihrem Fenster rausgefilmt, als sie in diese Wohnung eingezogen ist. Und jetzt kommt's, es ist nämlich fast so eine schöne Geschichte wie bei mir, wo ich damals vor vielen Jahren von der Mansion zurückkam. Kennst du diese Geschichte? Nee. Ich kam aus der Mansion zurück, bin nach Hause und habe dann die erste News wieder auf der Couch bei mir zu Hause gedreht und hat dann, weil ich zeigen wollte, guck mal, nach einem Monat hat sich übelst viel Post angesammelt, habe ich so einen riesigen Stapel Post hochgehalten Und oh das Gott. Hier und habe den so winken lassen und habe mir nichts dabei gedacht. Und dann haben Leute in dem Moment, als ich die Briefe hochgehalten habe, pausiert, rangezoomt und meine Adresse rausgefunden. Ja. Und es standen Leute vor meiner Tür. Und bei Kelly war es so, sie erzählte jetzt, sie hat rausgefilmt, Leute haben den Kirchturm gesehen. Den Dom, den Kölner Dom. Und haben dann die Häuserdächer nachgezählt, die man zwischen ihrem Fenster und dem Dom sieht. Sind auf Google Maps gegangen, haben die Anzahl der Häuserdächer auf Google Maps nachgezählt. Sind dann davor gegangen, haben alle Klingelschilder durchgeguckt und haben gesehen, ihr Nachname steht da. Und dann haben sie überall ihre Adresse verteilt und haben sie dann zugebombt. Also sie meinte, sie hat mehrere hundert E-Mails zum Teil bekommen, wo Leute ihr geschrieben haben, hey du, ich will ja nicht, dass du Angst bekommst, aber wir wissen, alle wissen, wo deine Adresse ist. Genau, was glaube ich, viele denken so, ich muss sie jetzt darauf hinweisen, merken aber nicht und denken nicht drüber nach, dass ich wahrscheinlich die hundertste Person sind, die sie darauf hinweisen. Das ist ja wie damals, als meine Telefonnummer geleakt ist und eine Person schreibt mir, hey, ich will ja nicht stören, aber deine Telefonnummer ist geleakt, hat aber nicht bedacht, dass 1000 andere Leute auch denselben Gedanken hatten. Hey David, nur damit du Bescheid weißt, damit dich keiner zuspammt, spamme ich dich jetzt zu. Ja. Ich habe 6000 Nachrichten damals erhalten. Das ist richtig 6000. Geil. Ja, und bei ihr war es ähnlich und bei ihr hat es aber noch ganz viele, einmal, das ist nicht das erste und wird auch nicht das letzte Mal sein, dass von irgendeinem YouTuber die Adresse im Internet veröffentlicht wird oder irgendwie rauskommt und das ist immer richtig scheiße. Weil Privatsphäre ist halt einfach das letzte Gut. Und einfach nur das Gefühl zu haben, Ich habe das Gefühl, ich bin hier sicher, ich bin geborgen, ich kann hier machen, was ich will, ohne irgendwie beobachtet zu werden, ohne dass Leute mich auflauern. Und da geht es ja schon erstmal gar nicht um das, was Kelly dann letztendlich betroffen hat, sondern auch einfach nur, das hatten wir beim Mediakraftbüro damals, das hatten wir auch hier im Büro schon ein paar Mal, da sitzen Leute unten auf der Treppe, während wir arbeiten und lungern uns auf, um zu sagen, ich will ein Autogramm von euch haben. Das ist halt einfach nicht okay, weil wir arbeiten hier. Wenn du mich auf der Straße siehst, kannst du mich gerne ansprechen. Aber weil auch zu mir in mein Büro zu gehen, um da auf mich zu warten und um dann mit mir ein Foto zu machen, ein Autogramm, das ist Geschenke. Teilweise kommen mir Leute her und bringen eine riesige Box mit Geschenken mit, wo Essen und so weiter. Und wo ich denke, so, ich werde das niemals essen. Tut mir mega leid. Aber ich weiß doch nicht, wenn mir irgendeine fremde Person auflauert und sagt, so, hier sind Kekse, die ich dir gebacken habe, dann werde ich die nicht essen. Wir hatten jetzt bei der Podcast-Tour auch zwei Situationen, wo Leute uns gefolgt sind. Ich hatte von einer Freundin, die auch eine Podcast-Tour hatte, gehört, dass sie neulich jemanden hatte, der nicht mehr weggehen wollte. Und schon das kann, gerade wenn du eine Frau bist, bedrohend sein. Und ich finde es so interessant, dass so wenig Leute... Ja gut, bei der Podcast-Tour muss man sagen, also die uns da gefolgt ist, die ist einfach quasi, die war ja einfach in mehreren Städten dabei. Nein, das meine ich nicht. Ach so. Dieser eine Typ, der nicht mehr weggehen wollte. Ach so, das meinst du, ja, okay. Und das stelle ich mir dann immer abends im Dunkeln als Frau dann vor. Ja. Das ist nicht schön. Also du solltest auch als Mann, wenn du eine Straße langläufst, nicht hinter einer Frau laufen, einfach damit die sich sicherer fühlt, meiner Ansicht nach. Nichtsdestotrotz finde ich das sehr interessant, wie niedrig diese Grenzen sind. Ich habe dieser Tage ein Interview geteilt mit Billie Eilish. Kennst du, ne? Ja. Und ein sehr schönes Interview. Vanity Fair macht jedes Jahr zur selben Zeit dasselbe Interview mit ihr. Und sie blickt dann, guckt sich diese Videos gesehen, an. Fand ich gesehen, fand ich sehr, sehr geil. Und am Ende sagt sie eine Sache so ganz lapidar in einem Nebensatz. Ja, und dann war ich auf einem Konzert und dann hat mich einer gegriffen und hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann mussten die Security-Leute kommen und die Hände voneinander trennen, während ich da gerade meinen Song gesungen habe. Und eine andere hat mir in der Zwischenzeit meinen Ring gestohlen. Meinen goldenen Ring. Also die hat dann den Ring einfach von der Hand abgezogen und dann hatte ich mich nochmal umgedreht und dann hat mir eine mit ihrer Hand an den Hals gepackt und mich gewürgt. Und sie sagt dann so, aber naja, die meinen es ja nicht böse. Und die Leute darunter in den Kommentaren, die Top-Kommentare waren alle, Alter, also wie kann das denn sein? Das erinnerte mich an eine Szene, die ich mal von Hand of Blood auf der Gamescom gefilmt habe, wo auch ihm jemand ins Gesicht einfach hineingefasst hat, wo Leute nicht verstehen, das ist das machst du ja, wenn du das auf der Straße mit irgendjemandem machst und fährst ihm einfach ins Gesicht, der haut dir eine rein und hat da jedes Recht dazu, weil das geht nicht. Ja, und bei Kelly, um darauf zurückzukommen, war es halt so, dass also nicht nur Leute ihr geschrieben haben, deren Adresse und ihr halt irgendwie vor der Haustür gewartet haben, ging natürlich auch darum, dass irgendwie Pizzen, Zeug an ihre Adresse zu bestellen und so. Und sie erzählt in dem Video, dass sie halt gerne gestreamt hätte zum Beispiel. Und sich dann aber nicht mehr getraut hat zu streamen, weil sie halt in den Streams, wenn Leute wussten, jetzt ist sie gerade zu Hause, ihr halt immer Zeug geschickt haben nach Hause. Und das ist halt einfach so, also ich glaube, dass da viele sich da gar nicht bedenken. Also teilweise schicken die halt eine Pizza und haben die vielleicht sogar bezahlt, weil sie denken, sie wollen damit lieb sein. Aber es ist halt so unheimlich, wenn plötzlich irgendjemand Fremdes quasi da irgendwie an deiner Haustür ist. Und das bei ihr hat es dann wohl, es gab wohl mehrere, also wirklich plural, Stalker. Ja. Also Leute, die, sie meinte, also es gibt sowohl die eine Richtung negativ als auch positiv, also Leute, die quasi einfach psychisch krank sind, wissen, wo sie wohnt, weil es halt im Internet steht. Und sich irgendwie vorgestellt haben, sie hätten eine Beziehung, das passiert, die es nicht das passiert gab. Bei Stalkern wohl relativ oft. Wir hatten neulich eine Geschichte gehört von einer befreundeten YouTuberin, die auch erzählte, dass jemand sich eine Beziehung vorgestellt hat und dann sie sogar dafür bestrafen wollte, dass sie sich an die Regeln dieser Beziehung, die es nicht gab. Und bei ihr war es wohl ähnlich. Also da ist jemand vorbeigekommen und hat sich in ihren Hausflur reingeschlichen, hat dann immer mal wieder bei ihr geklopft und irgendwann, sie zeigt das Video in diesem Video, kam ein Freund von ihr und hat ihn damit konfrontiert, weil Kelly natürlich die Tür nicht aufmachen wollte. Und du merkst, dass dieser Typ wirklich, also der sagt dann, bei Frauen ist das ja so, wenn die Nein sagen, dann meinen sie ja. Und ich bin davon sehr überzeugt, dass Kelly eigentlich mit mir zusammen sein will. Und deswegen warte ich jetzt hier. Aber ich klopfe immer mal wieder, weil ich möchte sie ja auch nicht zu sehr stören. Aber ich bin mir sicher, dass sie mich, ne, und dann meint Kelly, 7 Polizisten mussten den entfernen. Es hat 7 Polizisten gebraucht, den davon von ihr zu Hause loszukriegen. Und er war nicht der Einzige. Es gab Leute, die sowohl positiv, also ich meine, in dem Fall sagen so, ich bin verliebt in dich, und auf der anderen Seite auch Leute, die halt irgendwie böse Sachen assoziieren damit. Ja, aber selbst verliebt. Auch das ist auch böse, weil da hast du ja Angst vor Vergewaltigung und also ganz viele Sachen. Also, gerade als Frau, selbst als Mann möchte ich mir das nicht vorstellen, aber als Frau ist das die Hölle. Aber als Frau ist das, glaube ich, nochmal, also weil auch, ne, du, ne, der ist halt im Zweifel ist der stärker und so weiter, ne? Also, das ist ganz schlimm und deswegen musste sie. Sei denn, du bist eine Bodybuilderin. Ja. Aber die dürfen sich dann halt auch nicht beschweren. Ja. Gott, das ist frauenfeindlich. Ja, ich werde doch mal auch mal. Das darfst du nicht sagen. Das ist wie Fuck Mary Kill. genau dasselbe. Auf jeden Fall musste sie jetzt deswegen umziehen. Und das Traurige ist so ein bisschen, nicht nur, dass sie jetzt mehrere Jahre darunter gelitten hat, sich nicht komplett frei gefühlen konnte, dass sie nicht mehr alleine rausgegangen ist, zu Hause nicht alleine sein wollte, nicht streamen konnte, sich in ihrer eigenen Wohnung, die ja eigentlich so ein Ort der persönlichen Entfaltung sein soll, vor allen Dingen sagte fühlt. Das war ihre erste eigene Wohnung und das war auch ihr kreatives Space. Und man merkt auch, finde ich, in dem Video sehr stark, dass es ihr richtig wehtut, diese Wohnung verlassen zu müssen. Also schon allein, weil du gezwungen bist, sie zu verlassen. Ja. Das ist natürlich nochmal besonders. Und ich selber kenne das auch aus eigener Erfahrung, zu wissen, was für ein furchtbarer Gedanke das auch ist, weil du bist wütend auf deine Community in dem Moment. Du bist wütend auf dich selbst, weil du dich der. Weil du den Fehler gemacht hast, dass Leute das so rausfinden konnten. Nicht nur das, aber sondern auch, dass du überhaupt sie ist ja ein Social Media Star und ihr Asset ist auch, dass sie sich sehr viel in ihr Privatleben reingucken lässt. Ob jetzt auf Instagram oder in den YouTube-Videos. Und in dem Moment ärgerst du dich insbesondere dafür, dass du mit dem du eigentlich, was du gerne machst und womit du auch erfolgreich geworden bist, dann quasi dazu geführt hat, dass du dir ein eigenes Bein gestellt hast. Und dann wirst du wütend auf dich, dann wirst du auch wütend auf die Community. Und das ist eigentlich ein Gedanke, den du nicht haben solltest. Also ich finde es schon zwar, man sollte sich immer, das ist ja eine Sache, die ich hier immer wieder sage, nicht zu privat werden, nicht zu viel offen lassen, weil du dich eben genau dann angreifbar machst und das auch wirst. Also du wirst auf jeden Fall zum Ziel in Amerika, wie hieß diese Dame? McTurney, meinst du? McTurney, es gab doch diese eine, die von einem Stalker umgebracht wurde neulich, mit ihrem Mann sogar, glaube ich, oder? Also umgebracht nicht, aber bei McTurney, das ist die Freundin von dem anderen von Rooster Teeth und von den Slow Mo Guys. Es gab noch einen, Namen, der irgendwie. Und da ist jemand mit einer Waffe bei denen im Haus gewesen und hat auch die Waffe abgefeuert, aber die beiden haben sich halt oben versteckt und dann kam die Polizei. Ich guck mal eben nach, deswegen, also ich bin mir relativ sicher, dass es noch einen. Kann sicherlich irgendwie auch mal da irgendwas Schlimmes, noch Schlimmeres passiert gewesen sein. Also deswegen, es tut mir super leid für Kelly, dass sie das überhaupt durchmachen musste und ja, sie ist halt wie gesagt auch nicht die Einzige, der das so geht, also dass da irgendwie Adressen gelegt wurden. Ich kenne mehrere Leute, die umgezogen sind, deswegen. Kronk. Also es ist, die Außenseiter. Es ist auch, ich weiß auch noch, wenn wir bei Mediakraft mal unten am Büro jemand mit Graffiti, ich glaube, es ließ sich dann relativ leicht entfernen, weil das irgendwie an der Glasscheibe und an so einem Acrylding war und es ließ sich dann doch abwischen, aber im ersten Moment dachten wir, es wäre wirklich halt irgendwie jetzt so ein permanenter Vandalismus, hat irgendjemand Le Floyd, ich liebe dich, mit einem Herzchen dran geschmiert. Ach, das ist ja süß. Und da kommst du halt vorbei und plötzlich ist halt, weil wir waren ja auch bei weitem nicht die einzige Firma, die da drin saßen, und es war aber halt über alle Firmenschilder drüber geschmiert, also es ist halt echt einfach krass. Ja. Wir kommen dann zum letzten Thema, und zwar eins, das wir jetzt mehrfach schon hatten. Falls euch das Thema Jörg Sprave und YouTubers Union zum Hals raushängt, dann haben wir jetzt eine schlechte Nachricht für euch. Denn der YouTuber Stay, der den großartigen Podcast Wenn du hast, Alman du hast ihn jetzt YouTuber genannt, David, das geht nicht. Twitcher, ja. Entschuldigung. Der Twitch-Streamer? Twitch-Superstar und Konkurrenz-Podcast-Inhaber Stay, dessen Podcast Alman Arabica wir hier nochmal bewerben wollen. Da muss er uns nochmal Geld zahlen. Muss er uns nochmal Geld zahlen. Ich muss das vielleicht gerne an der Stelle erzählen, war eine sehr korrekte Aktion von Stay. Der hat tatsächlich, ohne dass wir das ja in irgendeiner Weise, er hat tatsächlich einfach Geld gespendet für eine Organisation, die wir dann vorher ausgesucht haben. Einfach so, weil er gesagt hat, so, hey, habt jetzt Werbung für uns gemacht, das, was ihr jetzt genau, als Gase normalerweise nehmen würde, das spende ich jetzt. Der hat ein Interview mit Jörg Sprave geführt, dem Typen, der die YouTubers Union anführt und neulich für die Briefbomben nicht Briefbomben, sondern diese Einschreiben, das Einschreiben-Gate zu YouTube gesorgt hatte. Und es geht 2 Stunden. Ich muss gestehen, ich habe es jetzt nur eine halbe Stunde geschafft, reinzugucken, einfach weil ich keine 2 Stunden habe, um das auch konzentriert zu gucken. Dafür müsste ich, dann hätte ich mich länger setzen müssen. Aber schon in dieser halben Stunde sagt Jörg Sprave Dinge, die mich ich würde nicht mal an Dingen zweifeln lassen, weil wir beide hatten ja vorher immer den Eindruck, dass Jörg Sprave gar keine Ahnung hat, was er da macht. Und hier versteigt er sich jetzt immer wieder zu Aussagen, die mich an so Leute erinnern, die auch auf Twitter so Sachen sagen könnten. Also er sagt da wirklich groben Quatsch und das besprechen wir jetzt erstmal, würde ich sagen. Genau, also es fing für mich an, da hat Stay, finde ich, auch sehr gute kritische Rückfragen gestellt in diesem Gespräch. Das ist das erste Interview, was ich mitbekommen habe, also auch, es fängt erstmal damit an, dass er eigentlich die Frage stellt, die wir im Podcast neulich auch schon gestellt haben, nämlich, wer ist denn eigentlich Mitglied in dieser YouTubers Union? Nee, vorher gibt es noch eine andere, die würde ich kurz zu sprechen kommen. Er sagt nämlich bei 3 Minuten ungefähr, sagt Jörg Sprave eine Sache, die schon gut in seinen Kopf blicken lässt. Er sagt nämlich, ich habe die Union vor 2 Jahren gegründet, vor dem Hintergrund, dass sich in dieser Zeit die Lage bei YouTube stark verändert hat. Und ganz viele YouTuber ihre Existenzgrundlage verloren haben. Und da habe ich gesagt, so kann das nicht weitergehen. Und das war das erste Mal, dass ich schon dachte so, Mann, Jörg, du sagst da Sachen, die, du kannst nicht einfach sagen, ganz viele YouTuber haben ihre Existenzgrundlage verloren. Das muss man dann irgendwie auch belegen können. Und also ehrlich gesagt fällt mir keiner ein. Ja, es ist schon so, dass es eben nicht so einfach ist. Also jemand wie Flo, also hier Floyd, der bei dem jedes Video entmonetarisiert wird, der verdient auf jeden Fall um einiges weniger Geld mit AdSense als früher. Und es gibt auch den einen oder anderen YouTube-Kanal, der vielleicht Probleme hatte, aber es sind nicht ganz viele, da würde ich auch unterschreiben. Aber klar, es gibt natürlich, er auch unter anderem, er ist auch davon betroffen, dass er halt, und das ist so ein bisschen so eine generelle Problematik an seiner Art und Weise, wie er YouTube sieht, da würde ich jetzt gleich später nochmal drauf zukommen, dass nämlich sein Kanal auch entmonetarisiert wurde und dass Stay auch anspricht und sagt so, aber war das nicht eigentlich auch deine Motivation, dass du gemerkt hast, dass dein Kanal plötzlich betroffen ist von diversen Einschränkungen? Weil erst streitet er das nämlich ab, dass es so wäre. Er sagt, er würde das ganz uneigennützig machen und er ist von dem Geld von YouTube nicht abhängig. Aber dann hat Stay gemeint, aber du hast ja ein Video damals hochgeladen, wo es genau darum geht. Dass genau, also, da würde ich jetzt gleich mal drauf hin, weil das ist sozusagen die Essenz des Ganzen. Aber was ich das direkt das erst Spannendste fand, war, dass er sagt so, ja, wir haben ja 26.000 Mitglieder. Und dann sagt Stay, ja gut, aber ist das nicht einfach eure Facebook-Gruppe? Also was sind das für Mitglieder? Sind die irgendwo in einem Verein Mitglied oder was? Wie funktioniert das? Und dann sagt er halt so, ja, nee, die sind einfach in der Facebook-Gruppe. Und dann kommt halt die Rückfrage, ja, okay, aber kann ich einfach jeder Mitglied in der Facebook-Gruppe werden? Oder, weil das Ding ist, ich habe nämlich mal nachgeguckt, ich bin tatsächlich Mitglied in der Facebook-Gruppe. Hä? Warum? Weil mich interessiert hat, was da drin so passiert. Vor Jahren, also nicht vor Jahren, aber als sie das ursprünglich, also schon 2 Jahre her, als sie das gegründet haben, bin ich Mitglied geworden, um zu sehen, weil das ist nämlich eine Sache, die Stay auch anspricht. So, du kannst gar nicht sehen, was die da machen und was der Inhalt dieser Gruppe ist, ohne dass du Mitglied wirst. Und dass ganz viele aus Neugier sich halt mal angucken. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ich bin tatsächlich einer von den 26.000, David. Ich bin Mitglied der IG Metall. ohne es zu wissen. Nein, bin ich also. Aber, ne, weil tatsächlich Und das gibt er dann auch irgendwie zu, aber erst nach einer weiteren Nachfrage. Die Mitgliederanzahl der YouTubers Union ist tatsächlich, er geht dann einfach und sagt, 26 Leute sind in der Facebook-Gruppe, also habe ich 26.000 Mitglieder meiner Union. Das ist also, und dann mit der Begründung, ja, es steht ja in der Beschreibung, dass wir das so machen. Also es ist halt so ein bisschen so, als hättest du halt so eine Facebook-Seite von wegen so, hey, ich habe so eine Facebook-Seite gegründet, wo ich jeden Tag lustige Katzenbilder poste. Ich habe eine Katzengewerkschaft aus 100.000 Leuten. Ja, ja. Und dann ja gut, so funktioniert das im Marketing ja schon. Ja, aber deine Reichweite gerne als solche. Genau, aber so funktionieren Gewerkschaften nicht. Nee, also, weil das ist das, was er immer wieder nicht versteht. Was man fair sagen müsste, weil sein Argument ist dann ja, okay, es geht ja nicht, weil das ist quasi weltweit, das ist global. In einer Plattformökonomie, wo Leute aus London, aus Amerika und aus Deutschland und was weiß ich, irgendwo sich halt zuschalten, kannst du natürlich so eine Gewerkschaft, wie das in Deutschland wäre, wo dann nur deutsche Mitglied sind, nicht irgendwie skalieren, weil dann müsstest du in jedem Land das jeweilige Ding gründen und so. Verstehe ich. Aber wie wäre es denn zum Beispiel mit Patreon oder sowas? Also du könntest ja schon mal feststellen, wie viele von diesen Leuten das ernst meinen, indem du einen Mitgliedsbeitrag anforderst und indem die Leute sich vorher mit ihrem YouTube-Kanal akkreditieren müssen, wo drin, hier sind meine Abonnenten. Ja, aber auf diese Bürokratie hat er ja eben keine Lust. Das sagt er an anderer Stelle auch noch mal. Er sagt auch bezüglich dieser Facebook. Ja, aber dadurch nimmst du dir jede Kredibilität instant. Und das ist ein Punkt, den Stay immer wieder anspricht, auf den er auch keine Argumentation auch vorzuweisen hat. Da kommt dann später noch was dazu, weil Stay fragt dann auch noch mal, sag mal, wie willst du denn YouTube auch klar machen, dass da irgendwas Greifbares dahinter steht? Mhm. So außer 26.000 Leute, von denen er selber sagt, dass er nicht sagen kann, ob das YouTuber sind. Ja, genau. So wirkt es gerade einfach so, als Jörg Sprabe hat sich 10 Punkte ausgedacht, die er gerne ändern möchte, hat dann seinen Fans auf seinem Kanal, der hat ja immerhin 2,8 Millionen Abonnenten. Er widerspricht sich auch Abonnenten. So, weil also warte, lass mich mal kurz. Ja. 2,8 Millionen Abonnenten, hat denen gesagt, guck mal, ich will alles verbessern, und von diesen 2,8 sind vielleicht 15.000 auf seine Seite gewechselt, die mal instant erstmal nur Fans von ihm waren. Das heißt, das ist diese komische Gewerkschaft oder Nicht-Gewerkschaft, die er da hat, ist ein Jörg-Sprabe-Monopol. Er sagt, das finde ich ungeil, dafür kämpft, er sagt auch immer wir. Aber wer ist denn wir eigentlich? Das verstehe ich. Ja gut, er sagt dann an einer anderen Stelle, sagt er, es gibt halt noch, er nennt dann 3, 4 andere YouTuber, die auch irgendwie ein paar Abonnenten haben. Nee, es sind genau 2. Das eine ist Zombie Go Boom und die haben noch einen Zweitkanal. Deswegen wirkt es so, als wären 3. Es sind eigentlich nur 2 YouTuber, die er nennen kann. Und er sagt dann, Stay hatte dann noch gefragt, wessen Existenz denn da überhaupt bedroht sein soll. Also welche YouTuber betrifft das konkret? Und dann sagt er auch eine Aussage, die ich auch total absurd fand. Also die ganzen großen YouTuber sind da eh nicht dabei. Weil die haben ja vieles von dem, was wir fordern. Die haben in der Regel alle einen persönlichen Ansprechpartner bei YouTube. Den können sie dann anrufen, sogar Tag und Nacht. Hä? Was? Deshalb wollen die auch nichts verändern, weil die Angst haben, dass sie ihre Privilegien verlieren. Wir reden hier eher von den mittelgroßen YouTubern, denen, die im Monat 1.000 bis 4.000 Euro machen. Also bei denen, wo sich dann die Frage stellt, kann man davon leben oder nicht? Und da sind so viele falsche Aussagen drin, also, das müssen wir einzeln durchgehen. Also A. Ich kenne keinen, der einen persönlichen Ansprechpartner hat, den man Nacht, Tag und Nacht anrufen kann. Keinen. Niemanden. Vielleicht hat das PewDiePie, aber hier in Deutschland gibt es niemanden. Also die meisten großen YouTuber, die ich kenne, haben schon einen Ansprechpartner bei YouTube. Nicht alle, aber über viele. Über ihr Netzwerk. Nee, auch persönliche Partnerbetreuer. Also gerade im Gaming-Bereich gibt es die Ina. Genau, gibt es die Ina, da gibt es die Alisa, also gibt es schon ein paar Leute in Deutschland, die Leute direkt betreuen. Also es gibt auf jeden Fall YouTuber, die direkte Ansprechpartner haben, das sind nicht die meisten. Aber was ich so geil finde, ist, dass die sagen, okay, wir fordern die Dinge. Und dann sagt die, aber, und sein Argument ist dann, ja, es gibt ja ganz viele, die haben das alles schon, was wir fordern. Wir fordern es nur für die ganz Kleinen, für die sich für ein großes Unternehmen lohnt. Vor allen Dingen, was er ja fordert, ist Mitspracherecht und Transparenz. Und das haben auch dann die, selbst wenn du einen persönlichen Ansprechpartner hast, ruft niemand den Unge an und sagt, Unge, wir wollen gerne das Koppergesetz durchsetzen. Was ist deine Ansicht dazu? Sollen wir das machen oder nicht? Auch das stimmt nicht. Es gibt tatsächlich ein Programm, ich weiß nicht, ob Hüter das noch weiter geführt hat, aber es gibt ein Programm, wo Creator eingeladen wurden, um YouTube Feedback zu geben. Es gibt tatsächlich solche Gruppen. Er ist halt nur nicht Teil davon. Ja. Aber es gibt das. YouTube holt sich regelmäßig Feedback von Creatern. Das weiß ich, weil ich ab und zu mal in solchen Dingen. Das war er auch schon. Das sagt er an mehreren Stellen. Er sagt danach aber, es hat sich aber nichts verändert. Und ich habe jahrelang den Kuschelkurs gefahren und jetzt muss es knallen. Das heißt, nur weil er war eingeladen, man wollte ihm zuhören, aber weil nicht alle gleich gesagt haben, ja, Jörg Sprave kommt rein und wir verändern einfach alles, was er gerne hätte. Ich war schon mal bei einem YouTube-Event, wo Jörg Sprave mit mir zusammen war. Ja, eben. Wo er, wo, und weil aber nicht alle gleich die Hände jubeln, zusammenschlagen, muss er jetzt Briefangriffe auf Amerika starten. Ich fand auch den Zusatz cool, 1.000 bis 4.000 Euro im Monat machen. Robin, kannst du kurz mir sagen, wann du das letzte Mal 1.000 bis 4.000 Euro mit deinen Videos verdient hast? Gut, wir beide sind da in einem Monat, wir machen ja keine. Aber, ich glaub, aber selbst, also, damals. Wenn ich jede Woche ein Video hochladen würde, wäre es, glaube ich, machbar, dass man in guten Monaten, also jetzt in Weihnachten oder so, 1.000 Euro verdient. 1.000. Ja. Ich erinnere mich noch, als ich damals 4 Videos pro Woche hochgeladen habe, vor meiner Schluss-Damit-Zeit, da war das meiste, was ich verdient habe, mal in einem Monat 1.200 Euro. Das war in der Winterzeit, wo ich, ich glaube, fast jeden Tag ein Video gemacht habe. Ja. Und gut, damals war ich noch kein, vielleicht für damalige Verhältnisse mittelgroß, da hatte ich so 250.000 Abonnenten. Das würde heute in seine Rechnung gar nicht mehr so reinzählen. Aber um 4.000 Euro zu machen, musst du schon einer der großen YouTuber sein. Und wer bei 1.000 Euro wirklich das Gefühl hat, davon kann ich leben, der hat noch nicht ganz richtig mal nachgerechnet, weil die 1.000 Euro kriegst du nicht überwiesen, beziehungsweise kannst du nicht behalten. Da kommen nämlich ganz viele Leute, die halten noch Hand auf. Das wissen viele nicht. Also ich sehe, dieses Gespräch, finde ich, hat für mich noch mal viel klar gemacht. Und zwar, für mich war die Aussage am spannendsten, also einmal, wie er sich offenbart und sagt, ja, es sind tatsächlich nur die Facebook-Mitglieder. Ja, tatsächlich sind da eigentlich keine Großen dabei, weil die Großen haben eigentlich alle das, was wir fordern. Ich mache das für die Kleinen. Für die Kleinen, wo ich aber sagen würde, okay, aber du versuchst das ja gerade zu sagen, also YouTube macht das, soweit es skalierbar ist. Und natürlich, also weil das Ding ist, natürlich gibt es viele Dinge, die man an YouTube sicherlich noch verbessern könnte, wo man sagen könnte, okay, da müssen Sachen vielleicht noch transparenter sein oder sowas. Aber das, was er ja gerade beschreibt, ist, okay, alle Großen haben das, was so auch nicht stimmt, aber in seiner Welt haben alle Großen das und alle Kleinen nicht und alle Kleinen müssen das auch bekommen. Aber das ist halt nicht skalierbar, weil wenn du plötzlich hingehst und sagst, jeder YouTuber mit 50.000 Abonnenten braucht einen Ansprechpartner, den man Tag und Nacht anrufen kann, wie willst du das denn managen? Und das ist auch finanziell nicht tragbar, das lohnt sich einfach nicht. Also er fordert quasi von einem Unternehmen, ein wirtschaftliches Unternehmen zu sagen, ich möchte, dass ihr euch finanziell ruiniert, indem ihr mir einen Service anbietet, der sich einfach finanziell nicht trägt. In dem Bereich. In anderen Bereichen, muss ich sagen, hat er ja vielleicht auch ganz gute Punkte. Nur, was für mich das Ganze offenbart, ist sein Kernargument, warum er diese Union gestartet hat. Nämlich, dass er, und da geht der Stay-Off drauf ein, bei sich festgestellt hat, dass sein Content mit Waffen nicht monetarisiert wird und auch anderer Content wie News, da spricht er auch LeFloid an, nicht monetarisiert wird. Und nee, es war so, er hat gemerkt, so seine Waffenvideos werden entmonetarisiert. Dann ist er zu YouTube gegangen, hat gesagt, hey, was soll das? Und YouTube hat ihm empfohlen, anderen Content zu machen. Und er hat dann gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber das Problem ist, und das ist eine Sache, die habe ich hier, glaube ich, auch schon mal besprochen, das zeigt einfach das völlig falsche Verständnis davon, wie Werbung funktioniert. Nicht nur Werbetreibende geben YouTube Geld und schalten gezielt Werbung auf Inhalten. Werbetreibende gehen nicht hin. Also ich glaube, das Problem ist, all diese YouTuber haben noch nie Google AdSense und AdWords und so weiter benutzt. Du gehst tatsächlich, also wenn du einen Werbespot schaltest. Jetzt wird nicht zu konkret. Nee, aber du gehst auf die Website und du wählst aus, welche Inhalte, weil du auch die Zielgruppen und die Art von Content, ja, mit dem deine Marke assoziiert wirst, auswählst. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und YouTube sind nicht diejenigen, die entscheiden, dass Werbetreibende keinen Bock auf Waffen haben. Das machen die schon ganz alleine. Und das ist, glaube ich, sein Problem. Also, er ist jemand, der keine Placements bekommt, weil halt Werbetreibende nichts mit Waffen zu tun haben. AdSense war die einzige Möglichkeit, wie er noch Geld verdienen konnte, neben quasi Möglichkeiten aus der Community, dass man Merch verkauft oder Patreon oder sowas macht. Und jetzt sagt YouTube, ja gut, aber die Werbetreibenden haben jetzt inzwischen bei uns auch gemerkt, dass sie eigentlich mit Waffen nichts zu tun haben wollen. Und jetzt schalten sie bei uns auch keine Werbung. Ja, YouTube, was fällt euch ein, mir die Werbung zu entziehen? Nee, es ist vor allen Dingen, was ich bei ihm so interessant finde, er möchte gerne dieselben Spielregeln haben, dieselben Bedingungen, als wäre YouTube ein Arbeitgeber. So sieht er das ja. Aber er will sich nicht an die Regeln halten, die man als Arbeitnehmer einzuhalten hat. Weil wenn du jetzt in einer Firma arbeitest und musst den ganzen Tag Regenschirme herstellen und dann fängst du aber an und machst plötzlich Gummistiefel. Und dann kommt der Arbeitgeber und sagt so, Jörg Sprave, mach mal nicht. Wir verkaufen hier Regenschirme. Und da sagst du, also das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Ich will hier absolut Transparenz, ich will jetzt mitreden können. Nee, dann wirst du halt einfach entlassen, Jörg Sprave, weil so wäre das in einem normalen Arbeitsumfeld. Ich weiß nicht, ob er noch nie gearbeitet hat oder was. Doch, der hat vorher tatsächlich auch, glaube ich, als Manager gearbeitet. Aber ich finde, das ist eine ganz gute Metapher, weil ich glaube, das ist genau die Problematik. YouTube entscheidet nicht, wo das Geld herkommt. YouTube hat nicht plötzlich einfach Werbegelder und sagt so, nee, du kriegst jetzt keine, weil uns keine Waffen gefallen. Und das ist, glaube ich, genau das Verständnisproblem, was die Ursache von diesem ganzen Bullshit ist. Es gibt sicherlich Fehler, die gemacht werden, auch von den Algorithmen, was entmonetarisiert wird. Es gibt sicherlich Sachen, die transparenter sein könnten. Es gibt sicherlich Sachen, wo die Abläufe besser sein könnten, dass Leute nicht fälschlicherweise entmonetarisiert werden und halt Geld verlieren, was eigentlich okay wäre, wo kein Werbetreibender ein Problem mit hätte. Und da arbeitet YouTube auch dran, weil es ist ja auch in deren Interesse, dass das Geld ausgegeben wird und dass alle sich fair behandelt fühlen. Aber du kannst ja nicht hingehen und sagen, ich baue Waffen und ich möchte gerne, dass Babyborn bei mir da vorne Werbung schaltet. Und Babyborn sagt halt, hey, warte mal, unsere Zielgruppe sind kleine Kinder, wir wollen nicht vor Waffen-Content sein. Vor allen Dingen, dass auch alles abgesprochen werden. Also er sagt an einer Stelle nochmal, er möchte faire Regeln. Und ich habe dann überlegt, ich habe das auch wieder auf den normalen Arbeitgebermodus umgestellt. Und ich habe, da fiel mir diese Geschichte mit Gamona ein, die ich vorhin kurz angerissen habe. Olli und ich sind damals gegangen, weil wir waren, Olli war explizit als Videoredakteur eingestellt. Und plötzlich, das war noch die Zeit, in der YouTube, das war 2008 oder 2009, da war mit YouTube kein Geld zu verdienen. Ja. Und die haben den Stecker bei Gamona gezogen, bevor es explodiert ist, was so witzig ist, weil sie hinterher immer wieder gesagt haben, oh, hätte man noch ein halbes Jahr oder ein Jahr durchgehalten. Und haben uns dann gesagt, Leute, Videocontent machen wir nicht mehr. Und haben zu Olli aber gesagt, bevor wir dich feuern, hast du die Wahl, was anderes zu machen. Und das hat dann nicht funktioniert und ich habe dann auch gesagt, ich gehe, weil was halt in dem Moment passiert, der Arbeitgeber kann natürlich die Regeln ändern, wie was du da machst auf Arbeit und wofür du dann auch zum Teil bezahlt wirst oder nicht bezahlt wirst. Damit, das ist dann nicht immer fair, weil natürlich wäre eine faire Welt viel schöner und alles ist bunt. Aber du kannst dann damit nur umgehen, indem du sagst, ja, dann muss ich dagegen was tun. Entweder ich bin in der Firma in der Lage, mich da anders einzugliedern oder ich gehe. Aber zu sagen, ich bin Jörg Sprabe und ich will jetzt hier meine Waffenvideos trotzdem noch monetarisieren, das ist nur in der Traumwelt von Jörg Sprabe möglich. Ja, vor allem, weil das aber in dem Fall, wie gesagt, auch da, das entscheidet ja nicht YouTube. Es ist so ein bisschen so, als würdest du, weil, keine Ahnung, du arbeitest bei einem Zigarettenhersteller und machst den ganzen Tag Zigaretten und irgendwann sagt der Zigarettensteller, hey Leute, E-Zigaretten sind das neue Ding, wir stellen jetzt weniger Zigaretten her und du sagst, nö, ich möchte aber trotzdem weiter Zigaretten machen, das können wir doch nicht verbieten. Dann sagst du, ja gut, aber sie kauft halt keiner. Ja gut, ich möchte sie aber trotzdem machen, ist mir scheißegal. Ihr müsst mir jetzt Geld dafür bezahlen, dass ich mehr Zigaretten mache, obwohl sie keiner kauft. Und das ist so ein bisschen die Problematik. Und das Ding ist, er nennt auch YouTube so eine Zensurplattform. Das ist ja nicht. Er hat ja weiterhin das Recht, Videos zu machen, sich die Reichweite aufzubauen. Lass mich kurz einmal fertig reden, weil er hat die Möglichkeit, die Leute zu erreichen. Er hat die Möglichkeit, über ganz viele andere Revenue-Streams, die YouTube auch supportet, weiterhin Geld zu verdienen, nur halt nicht über AdSense. Und das entscheidet YouTube nicht direkt, sondern es entscheiden die Werbetreibenden. Und natürlich, und das Ding ist, YouTube arbeitet sogar dran. Das war jetzt gerade vor ein, zwei Wochen kam eine E-Mail, dass YouTube jetzt gerade daran arbeitet, sozusagen mit Werbetreibenden, die kein Problem haben, vor Waffen zum Beispiel zu sein. Weil du könntest jetzt hinsagen und sagen so, hey, keine Ahnung, Monster Energy und Red Bull und irgendwelche Leute, die halt sozusagen mit Extremsport machen, die Rekruten sagen, hey, die Rekruten haben überhaupt kein Problem damit, dass unsere Werbung vor so ein bisschen Action-Content läuft. So finden wir geil. Call of Duty sagt, überhaupt kein Problem. Das Problem ist nur, das ist tatsächlich eine Sache, da kann man ja mit YouTube drüber sprechen und sagen, hey, pass auf, eure Einstellung ist sehr generell. Als Werbetreibender kann ich einfach sagen, so, ich möchte nicht vor unerwünschtem Content sein und jetzt bin ich komplett weg. Aber ich tatsächlich als Call of Duty würde gerne davor sein. Also gebt machen mir doch, ja auch einige. Genau, aber gebt mir doch die Möglichkeit, das halt dann auszuwählen, so hey, ich möchte Waffen-Content machen und da ist dann Jörg Sprabe drin und dann verdient er vielleicht nicht so viel, wie wenn alle anderen bei ihm Werbung machen würden, aber verdient immer noch ein bisschen. Aber es ist, also YouTube arbeitet ja dran, weil ich weiß auch nicht, was sie sich immer vorstellen. Natürlich will dieses Unternehmen möglichst viel Geld rausquetschen aus den Werbetreibenden. Eine nette Anekdote, damals als Sigismund und ich Siegheim gemacht haben, war das ein Witz, aber es gab tatsächlich Leute, die sowohl sagten, es war Bethesda, die hatten uns das Wolfenstein geschickt an Studio 71 für Let's Play Together und die haben explizit in der Nachricht mitgeschrieben, hier ist das Muster, ihr redet darüber bei Siegheim. Das darf nicht in dem Kontext passieren. Und eine Woche später, uns war ja klar, das ist natürlich Werbegift, dieser Kanal, den wir nie bespielen wollten mit irgendwas, schrieben uns die Werbetreibenden des Spiels Blitzkrieg 3 an und meinten so, könnt ihr da Werbung bei Siegheim für machen? Für Blitzkrieg 3? Und ich dachte so, yes, das geht also auch auf YouTube. Ich wollte gerade zu dieser Zensursache eine Sache vorlesen, die sagt er. Und zwar, er sagt, oder wir spielen sie ein, Lass lieber mal sagen, einfach nur. Überleg mal, was das für ein Risiko für mich wäre. Es wäre für YouTube ja ein leichtes, meinen Kanal einfach zuzumachen und mich damit komplett mausetot zu machen. Das könnten sie tun und das haben sie auch schon in der Vergangenheit getan mit Kanälen, die unliebsam sind. Ich kämpfe nicht für mich, sondern für andere und gehe dieses Risiko gerne ein. Was für ein Quatsch. Wer? Nennen wir eine Person. Wo hat YouTube mal gesagt, so, der sagt, also was wäre denn das? Das ist sowas, was ich von diesem Typen, den wir, diesem komischen Esoterik nicht Jörg Sprave, das ist über den wir reden, sondern wie heißt der andere? Ach so, nee. Dieser Glatzkopf da. Heiko Schrang. Heiko Schrang. Von dem würde ich genau solche Aussagen, die Merkel, die hat doch alle schon mausetot gemacht. Also es wäre die rumgegangen und würde jedem den Mund zukleben. So, das sind so richtig dumme Aussagen. So, deswegen, ich kann euch nur empfehlen, schaut euch mal das Interview an mit Stay, falls euch diese Thematik interessiert, falls euch aber auch so ein bisschen Einblick in die YouTubers-Union, aber vor allen Dingen in den Kopf von Jörg Sprave interessiert, auf dem Kanal von Stay, auf dem YouTube-Kanal, auch wenn er ein Twitcher ist. Ein Twitcher, ich glaube, das ist nicht die richtige Bezeichnung. Mir ist das scheißegal, ich sag, Twitcher, was ich will. Hört sich so an wie jemand, der sich so Heroin spritzt und dann ist er so ein Twitcher, so ein Tweaker, weißt du, so ein Twitcher. Ist mir scheißegal. Twitch-Streamer. Ich sag, was ich will. Okay, ja. Das war die Folge, ist, glaube ich, sehr lang geworden jetzt, aber wir haben auch sehr intensiv über die Leute gesprochen. Die Leute mögen das, ja. Die Leute lieben das. Also, vergesst nicht, dass ihr uns eure Geschichten unter dem Hashtag verlinkt dich. Hashtag verlinkt dich postet. Genau. Fragen gerne auch. Genau. Oder halt auf Instagram oder auf Reddit. Und dann nächste Woche gibt es, da reden wir aber nächste Woche nochmal kurz drüber, gibt es dann zwei Podcasts gleichzeitig. Bis dann. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der community-freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.